Dress code. Ja, einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen. Hier ist der Stammtisch nach einer dreimonatigen Sommerpause, Kinderpause, Juhu. Umzugspause. Juhu. Der Joe ist total heiß, der Kai ist guckt noch ungläubig. Wir haben doch gar keine drei, haben wir drei Monate Pause gemacht? Ich glaube, im Juli haben wir das letzte Mal gesendet. Ja. Also im Sommer haben wir nichts gemacht, weil da war dann Urlaub und da war ja, dann wir haben doch schon mal Sommer, wir haben doch schon mal Sommer- und Kinderpause gemacht und dann haben wir schon mal aufgenommen. Echt? Richtig, genau. Danach haben wir Sommerpause. Richtig. Also diesmal ist Sommerpause. Davor war es Kinderpause, jetzt ist Sommerpause gewesen. Ja, von mir aus. Oder Wiesenpause. Wiesenpause. Okay. Umzugspause. Umzugspause, ja. Auf jeden Fall, hier sind wir wieder. Und mit einem Jubiläum, nämlich der Kai ist in München. Weil da wohnt er jetzt, ja, genau. Aber hallo, ja. Aber warum hallo. Ist das ein Jubiläum? Naja, weil wir nehmen Du wohnst selten. Jetzt hier. Ach so. Und wir haben jetzt, ich meine, uns gibt es jetzt schon ein paar Folgen lang. Und wir sind in Folge 23. Ja, und guck mal, vielleicht haben wir davon drei zusammen aufgenommen bisher, also so von Angesicht zu Angesicht, oder? So. Ich glaube, das ist erst die dritte, die wir Angesicht zu Angesicht. Ja. Nee, die vierte, wenn man die eine Balkonfolge zählt, ja. Aber dass wir in der Runde zusammensitzen, ist das erst die dritte Mal, ja. Ja, nicht schlecht. Und in Zukunft dann immer. Ja. Schön, oder? Machen wir so. Es ist einfach schön, ja. Ich läute mal. Ja, gefällt es dir denn hier? Ja, gut, mir hat es schon vorher immer sehr gut gefallen. Ja, ja. Und jetzt in der schönen bayerischen Hauptstadt wohnhaft zu sein, macht natürlich vieles leichter, ja, sagen wir es mal so. Obwohl das Wetter jetzt gerade echt ätzend wird. Ja, gut, ich wohne ja schon inoffiziell seit Anfang September hier. Ja, gut. Dann hast du das Gute noch mitgekriegt. Ja. Wobei ich halt im September noch parallel in Limburg gewohnt habe. Also so richtig erst ab Oktober jetzt. Okay, dann würde ich sagen, starten wir mal hier das nächste Kapitel, den nächsten Programmpunkt mit einem herzlichen... Ach, das haben wir jetzt nicht gehört. Was haben wir nicht gehört? Ihr hättet jetzt eigentlich ein Ploppen hören sollen. Ich mache das aber einfach nochmal neu. Ich mach's mal mit der Zunge. Autsch. Da war's, ich hab's gehört. So, Männer, es gibt mir mal euer Glas. Ja, klar, gerne. Immer gern. So, ich hab jetzt das erste, also wir haben mehrere Biere. Wir haben heute echt viele zugelegt. Das erste ist Braukatz Pale Ale Nummer 1. Habe ich von dem Bierhändler meines Vertrauens heute. Der da wäre? Besorgt hier, ja, der da in der Theresienstraße. Pachmeier. Ach, der Pachmeier, wo wir auch bei den Bierinseln waren. Haben wir da eigentlich schon drüber berichtet, über die Bierinseln? Nee, gell? Ich glaube. Glaub ich gar nicht, ja. So, Männer, das Prost, stoßen wir an, oder? Ja, können wir gerne machen. Wenn wir schon mal zusammen sind. So jung kommen wir nicht mal zusammen. Also riecht schon mal nicht typischer Pale Ale Geruch. Ja. Mhm. Bei mir ist es, glaube ich, das mehr ist dein das Glas. Mehr dein Glas. Irgendeiner funkt schon wieder. Bin ich da? Das bist du. Das bin ich, aber das kann nicht sein. Also da dieses Mach's raus, das blöde scheiß Russenfort. Das Russenfort. Ja, oder leg's halt einfach Meter weg. Weißt du was, Joe, ich glaube, selbst wenn du das auf Flugmodus stellst, das Ding krass, hat, das macht immer noch was. Ja, aber jetzt weil es ein Russophone ist. Ja, aber jetzt haben wir es bewiesen. Das ist echt krass. Also offensichtlich kannst du das einstellen, wie du willst. Das ist unmöglich. Ich mach's jetzt aus. Kriegst es nicht kaputt. Hoppla. Hoppla. Also, ich muss sagen, haut mich jetzt nicht vom Hocker. Warte, ich trinke mal. So, jetzt ist Ruhe. Schmeckt ein bisschen wie Spülwasser. Kai, hast du die Gläser ausgespült, nachdem du sie... Ganz ehrlich, die Biergläser tue ich nie in die Spülmaschine und die tue ich auch nie mit Spüli waschen. Mhm. Ah, okay. Sondern ich tue die immer nur mit Hand, mit kaltem Wasser. Sehr zitronig. Echt? Also ich finde... Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt schon im Büro ein Bier getrunken. Vielleicht ist deswegen die Zunge etwas lockerer. Aber zitronig finde ich es nicht. Ja, also um das vielleicht mal kurz zu erläutern. Aber der Geschmack ist relativ lahm. Ja. Genau. Es ist ein sehr sanftes Pale Ale. Ja. Hast du das, gab es einen Grund, warum du das gekauft hast? Hast du es empfohlen bekommen? Oder? Genau, also ich habe explizit gefragt nach einem Pale Ale, also hier schon so schön mit Frucht und einem Pipapo, was aber nicht so ein Tritt in die Fresse ist. Das hast du gesagt, hast du nicht gesagt. Lass jucken, Bube. Nee, habe ich eben nicht gesagt. Ich habe gesagt, ich will so mildes Pale Ale. Ja, aber dann passt ja, dann hast du genau das. Es sollte, ja genau, ich stehe ja auf so Mädchenbiere. Okay. Ja gut, ich mag dann lieber den dritten die Fresse, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Sonst kann ich auch ein normales Bier trinken. Also ist okay, ist jetzt nicht schlecht. Aber ich finde es, also mir persönlich schmeckt es ein bisschen wirklich zu sehr nach Spüli. Echt? Okay. Muss ich sagen. Schmeckt so ein bisschen wie, also hat so wie so ein feuchter Schwamm, schmeckt so ein bisschen, ne? Also ich finde, wie ein feuchter Schwamm riecht, ja. Aber ich finde, also wenn man es jetzt aber ich cineastisch, ganz genau, wenn man es jetzt cineastisch betrachtet und wenn du überlegst, für ein Filmset und du willst ein Bier auf den Tisch stellen, ja. Weil der Schaum ist sehr fest. Schaum an, ja, der aber Schaum, der ist extrem grobporig, ja. Ja, ja, aber das ist schon. Ja, aber nur in deinem Glas. Aber wenn du jetzt überlegst, bevor du irgendwie auf dem Tisch irgendwie so Gläser hast, die aussehen wie Apfelschorle, wie halt bei so einem Augustiner wäre, ja, dann stelle ich so sowas auf den Tisch. Aber dafür, dass es unfiltriert ist, ist es eigentlich nicht so trüb. Ja? Nö, man kann schon noch durchschauen. Ja. Ja gut, das wird nicht das einzige Bier des Abends bleiben, nehme ich mal an. Gut, ich muss jetzt einen ganz kleinen, kurzen Monolog starten. Oh Gott. Oh Gott, oh Gott, der Fischer wieder. Vor einem Monat erreichte mich plötzlich eine Überweisung in Höhe von 32,50 Euro von der Firma Amazon. Hä? Ich so, was ist denn da los? Ich habe doch nichts zurückgegeben. Wäre mir zumindest nichts bekannt. Gehe ich da so ein bisschen auf die Suche, gucke in meinen Spam-Ordner, kommt eine Mail von Amazon. Sehr geehrter Herr Fischer, Werbekostenrückerstattung, bla bla bla. Sie sind über den Mindestauszahlungsbetrag gekommen. Wir überweisen Ihnen 32,50 Euro für eben diese Werbekostenrückerstattung. Und was ist das? Offensichtlich gibt es tatsächlich Leute, die über meinen Affiliate-Link, den ich auf der Stammtisch-Homepage habe, die dort drüber einkaufen. Und zwar, was hast du da überhaupt für Links? Ja, für Thomann und Amazon, ne? Genau, also grundsätzlich habe ich so ein Affiliate. Nee, welche Produkte? Unterschiedlichste, aber du kannst auch einfach über diese Affiliate-Links, wenn du dann auch was anderes kaufst. Ach so. Und sozusagen dieser Affiliate-Link noch irgendwie im Cash oder im Cookie irgendwie drin hängt, wird wohl offensichtlich der Stammtisch da beteiligt. Sag das nicht so laut, dann klickt niemand mehr. Ja, aber wie hoch ist denn der Prozentsatz? Das kann ja nicht viel sein eigentlich, oder? Da muss ja schon jemand massiv gekauft haben, dass er 32 Euro rumkommt. Also Affiliate, 32,50 Euro. Affiliate ist 5%. Echt minimal. Oder 7%. Was? Nee, 5% oder 7% sind es. Manchmal haben die noch so Specials drin, da ist es ein bisschen höher. Was, 5% vom Umsatz sollst du bekommen? Das kommt auf die Produkte drauf an. Das müssen mal, super Special-Produkte sein. Sind. Das wäre ja die riesen Tantieme. Das ist schon super Special. Brutal, ne? Ich gucke mal hier. Ja? So eine Handelsspanne hat ja kein Einzelhändler, ja? Das fände ich schon, also das dann. Also auf jeden Fall habe ich eine Conversion Rate von 1,7%. Nicht schlecht. Was heißt das denn, Conversion Rate? Conversion bedeutet, die Leute, die drauf gekommen sind und dann auch noch einen wirklichen Abschluss gemacht haben. Ach so. So, sind jetzt bei 5-9% Werbekostenerstattung für alle Nettoumsätze von Produkten einschließlich Produkte. Okay, vielleicht machen sie es dann so. Ja. MP3-Downloads werden übrigens mit 10% vergütet. Und Geschenkgutscheine mit 6%. Also das ist halt wieder das Online-Geschäft, aber das finde ich halt brutal viel. Stell dir mal vor. Also bei Amazon, wir machen ja ausschließlich E-Commerce, aber mit Amazon arbeiten wir unglaublich wenig zusammen, weil nämlich alle unsere Kunden Amazon eigentlich nicht leiden. Naja, klar, natürlich. Das liegt daran, weil Amazon ganz fiese Sachen macht. Amazon Payment ist sehr angesehen bei Verbrauchern. Mhm. Deswegen wird es öfter mal eingesetzt, weil das viele benutzen. Aber den Marktplatz bei Amazon zu benutzen, machen die meisten nicht, weil das total gefährlich ist. Ja, weil Amazon du totales Preisdumping bekommst. Ja. Amazon, in dem Moment, wo die halt merken, das ist eine Nische, wo Umsatz generiert Amazon wird, dann steigt die da selber ein. Ja. Amazon überprüft nämlich die Produkte, die gut laufen Im Marktplatz dann, klar, und dann verkaufen sie es selber zu einem etwas günstigeren Preis und nehmen dir natürlich somit komplett deinen Markt weg. Und deswegen macht es eigentlich keiner. Und dann habe ich festgestellt, dass ich noch beim Thomann Link Partner Programm, was im Grunde genommen das gleiche ist wie Amazon Affiliate Links, mittlerweile einen Punktestand von 4.347 Punkten habe. Mhm. Kannst dir schon ein Tambourin kaufen. Das sind tatsächlich ein Guthaben von 44 Euro. Ja, du kannst dir bei Thomann jetzt ein Tambourin kaufen. Am 18. um 4.51 Uhr hat zum Beispiel offensichtlich jemand für 102 Euro etwas bestellt, was mir 102 Punkte gegeben hat. Also, um das jetzt nochmal klar zu machen, liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Macht weiter so. Macht weiter so. Das ist super. Echt, finde ich echt total geil. So bin ich noch nie überrascht worden. Ja, das ist gut. Also, zumindest nicht von Leuten, von denen ich es nicht erwarte. Ja, Thoman ist also in dem Bereich ist ja schon der Global Player. Thoman ist der absolute Oberhammer. Mhm. Also die haben ein richtig riesig großes, große Vertriebszentrale und Lager. Irgendwo im Nirgendwo von Franken. Irgendwo im Nirgendwo, genau. Ein Kumpel von mir, oder sagen wir mal so ein Kumpel, in meiner Bandlaufzeit habe ich jemanden kennengelernt aus dem Frankenland, der auch eine Band hat. Aus dem ist so eine Art von Freundschaft entstanden. Der hat früher bei dem Thoman auch gearbeitet. Und ich kenne ihn auch über meinen E-Commerce-Beruf. Und da ist schon, also der Thoman ist schon in seinem Bereich unschlagbar. Mhm. Der macht es gut. Und das Krasse ist, finde ich bei denen, die haben halt immer so eine persönliche Betreuung. Das ist ein Riesenladen, aber wenn du dort bestellst, du hast im Grunde genommen den Service oder die Schnelligkeit von Amazon mit dem Service des Einzelhändlers um die Ecke. Ja, was zeichnet den Service des Einzelhändlers in dem Zusammenhang auch? Das ist total krass. Die sagen dir, danke, dass du folgendes Produkt bestellt hast. Dein persönlicher Verkäufer ist, Das geht sogar noch Thomas Meyer. Und seine, noch viel weiter. Seine persönliche Telefonnummer ist folgende. Wenn du Fragen hast, ruf Thomas Meyer an. Das kannst du machen oder kriegst Thomas Meyer ans Telefon. Und es geht sogar noch viel weiter, weil wenn du zum Beispiel in Lindberg in München reingehst, hast du natürlich einen Verkäufer, der dich berät und der dir hilft. Und wenn du eine Gitarre bei dem kaufst, dann zeigt er dir alles und fummelt an dem Ding rum. Das macht aber der Thoman auch. Weil nämlich mein Bekannter, den ich eben kennengelernt habe, der da gearbeitet hat, der ist eigentlich gelernter Gitarrenbauer. Aha. Und der hat da nichts anderes gemacht, als alle Gitarren, die der Thoman, der richtet die komplett ein. Das bedeutet, der nimmt das Ding und fängt an, irgendwie die Bundreinheit zu prüfen, stellt die komplett ein, alles drum und dran. Und so ein Ding kriegst du dann dort gekauft, kannst du dort dann kaufen, kannst es jederzeit zurückschicken, kriegst irgendwie die Ladenpreisgarantie, wenn du denen sagst, irgendwie der Lindberg hat es übrigens billiger, dann sagen die, ja, kein Problem, dann kriegst du es zum selben Preis. Also der Service ist echt faszinierend. Faszinierend gut. Ich habe beim Lindberg letzte zum ersten Mal eingekauft. Also die Garantie geht auch andersrum. Die haben nämlich geguckt, was kostet das Ding beim Thoman? Oh, 404 Euro. Verdammt nochmal. Jetzt müssen wir es. Genau. Ach, du hast den H6 da gekauft. Genau, das ist ein H6. Okay. Ja, cool. Also ich kaufe schon viel beim Lindberg, muss ich ehrlich sagen, weil... Ja, was kaufst du denn zum Beispiel da? Für mein Schlagzeug. Ach so, okay, stimmt. Was kaufst denn du also da? Also dieses ganze, so den ganzen Standardkram, den ich gerade jetzt schnell brauche, den kaufe ich dann nicht online, weil das dauert mir dann zu lange. Ja. Weil ich denke mir, ich will das jetzt haben und ich brauche das jetzt und dann gehe ich dahin. Genau, dann so war es mit meinem Zoom auch. Ja. Ja, ich weiß, hast du noch bei ich habe am Tag vorher habe ich mir überlegt, ja scheiße, entweder ich mache extrem viel Aufwand und besorge mir von einem Bekannten irgendwie so ein mobiles, digitales Aufnahmegerät oder ich besorge mir irgendwo in der Stadt, wo ich sowieso in der Nähe arbeite, ein H6, den ich eh schon will oder schon immer wollte. Ja, dann gehe ich da hin und dann ist der so günstig wie im Netz. Ja, ist gut, ja. Nicht schlecht. Ja, das ist schon gut. So, jetzt mal in Medias Res. So, jetzt irgendwann mal kriegen wir dann irgendwann mal so, wenn wir so weitermachen, fängt der Fischer an zu sagen, ich arbeite jetzt nur noch halbtags. Hab so viel Affiliate. Ach so, ja, das wäre natürlich ich bin Affiliate-Millionär. Ja, aber jetzt überlegt euch mal, weil wenn wir jetzt darüber... Aber diese ganzen YouTube-Leute zum Beispiel, das momentane Medium ist, ja, also die hauptberuflich YouTube machen, die verdienen über Affiliate und weil YouTube ihnen ab und zu halt von den Werbeeinnahmen ein bisschen was abgibt. Wie verdienen die denn über Affiliate was? Naja, die verlinken halt in ihren Dingern, in ihren Shop. Videos oder darunter, in der Beschreibung verlinken die da halt dann... Da klicken die Leute drauf. Ja, klar. Ich meine, wenn du musst du mal überlegen, wenn du halt eine Million Werbung in einem YouTube-Video. Also ich gebe dir. Ja, aber wenn du eine Million Follower hast und irgendwie dein Video wird 300.000 Mal angeschaut, irgendwer von denen hat schon mal geklickt und irgendwer hat mal was gekauft. Also ich gebe euch mal ein Beispiel. Als ich mir meinen Grill gekauft habe vor anderthalb, zwei Jahren, habe ich dann ja auch viel rumprobiert und habe gesagt, ja, das kann man auch grillen außer Steak und so. Und dann habe ich so ein bisschen geYouTubed und dann bin ich da drauf gestoßen. Es gibt echt so eine relativ aktive Barbecue-Community da auf YouTube. Ja, da gibt es so 6, 7 Jungs, die halt echt ganz lustige Videos produzieren. Und die habe ich halt abonniert und gucke da immer wieder rein. Und die haben halt auch alle ihre Affiliate-Links zu Amazon und haben dann ihren personalisierten Store. Ja. Und die schwanken so zwischen 20.000 und 50.000 Abonnenten ungefähr. Mhm. Und ich glaube schon, dass da was geht. Guck mal, unsere Stammtisch-Website, ich glaube, die wird nicht so häufig besucht. Also weiß ich nicht, aber... Wahrscheinlich nicht. Kannst du eine Statistik sagen? Nee, ich habe diese ganzen Statistik... Tracker. Wir kennen Analytics. Nein. Warum nicht? Wieso denn nicht? Aus Datenschutzgründen unserer User. Naja, das stört ja den User nicht. Natürlich, wenn der mit Google Analytics getrackt wird. Der wird ja heutzutage überall auf Google getrackt. Ja, bei mir halt nicht. Getrackt. Bei mir halt nicht. Naja, aber das stört ihn ja nicht, weil das ist ja anonymisiert. Ja. Ja, so ist das. Er hat einen Google-Tracker auf seinem Rechner. Jedenfalls, ich meine, ich glaube, also der YouTuber mit den meisten Followern auf der ganzen Welt ist dieser verrückte PewDiePie. Ich weiß nicht, ob ihr von dem jemals gehört habt. Der ist crazy, ohne Ende. Der macht dieses Let's Play oder was? Ja, der hat mit Let's Play angefangen, aber mittlerweile macht er fast gar kein Let's Play mehr, sondern er macht eigentlich nur noch Videos. Und der ist total crazy und der macht nur Blödsinn, aber die Leute finden den brutal geil und der hat 40 Millionen Follower teilweise. So, ja. Und es ist einfach verrückt, was da abgeht. Und muss man überlegen, YouTube verdient an dem Typen am meisten Geld. Ja. Weil die Leute auf YouTube gehen, um dem seinen Schrott anzuschauen. Krass, oder? Und davon verdient er. Ständig mit. Jedes Mal, wenn man ein Video von dem anklickt, läuft da mal eine Werbung durch. Und davon kriegt er einen Teil ab. Das ist schon heftig. Mich würde ja mal interessieren, wie jetzt so gewisse Marken, die eine hohe Affinität eventuell für Jugendliche haben, also was weiß ich, zum Beispiel. Die bezahlen den direkt. Die rufen bei dem an und sagen. Ja, genau, die machen für Product Placement das. Genau. Aber auch wie mittlerweile so die Kosten für eine Werbung, die du bei einem Video, wo du weißt, das wird irgendwie größenordnungsmäßig zwischen 1 Million und 5 Millionen Views bekommen, was da die Werbung kostet pro Aufruf versus was kostet heutzutage eine Werbung sonntagsabends im Fernsehen bei RTL, wenn da irgendwas Primetime oder Free TV deutlich wäre. Gibt's da nicht dieses KPI, das heißt doch irgendwie Tausender Kontaktpreis? Ja, genau. Da gibt's bestimmt was. Aber mich würde mal interessieren, wie nah das beieinander ist oder ob wir da vielleicht schon in Regionen sind. Ich glaube, Fernsehen ist noch deutlich teurer. Ja, glaube ich Fernsehen, auch. Fernsehen ist brutal teuer und Fernsehen hat ja die großen, also das Privatfernsehen hat ja die großen Probleme, dass ihnen ja so ein bisschen der Nachwuchs ausgeht, der wiederum Geld reinbringt. Der Zuschauer meinst du jetzt oder der Präsenter? Ja, der Zuschauer geht denen aus. Ja. Weil der nicht mehr das Medium so richtig mitkriegt. Ja, das ist für ihn nicht mehr interessant. Die Firmen haben das natürlich schon längst gespannt, dass es viel besser ist, bei PewDiePie eine Werbung zu machen, weil sie halt, es kommt halt auf die Zielgruppe drauf an. Wenn sie halt für Leute zwischen 13 und 25 eine Werbung bei dem machen, haben sie halt auf jeden Fall die Zielgruppe erreicht. Wenn sie im Fernsehen die Werbung schalten, sieht sie niemand und sie ist einfach nur unglaublich teuer. Ja. Und vor allem das Geile ist ja, im Fernsehen kriegst du ja eigentlich kaum das Feedback zurück. Hier kannst du ja alles wunderbar messen. Fernsehen ist ja, da gibt es irgendeine Einrichtung, die hat dann irgendwo an irgendwelche Personen Boxen verteilt, über die wird dann irgendwie anonymisiert ein bisschen was gemessen und daraus wird dann irgendeine hochgerechnete Zahl errechnet. Das ist ja alles total obskur. Das bedeutet, eigentlich wird da nur betrogen, aber hier siehst du ja sofort, ob das funktioniert oder nicht. Ja, klar. Das ist ja viel geiler eigentlich. Und ja, deutlich transparenter, ja, ganz klar. Ja, eben. Und dann kannst du halt sagen, hey, warum verlangt ihr da irgendwie für die Werbeminute 50.000 Euro? Das ist doch eine Frechheit. Aber im Fernsehen kannst du nicht das mal, halt... Ich glaube nicht mal die Werbeminute. Wisst ihr was denn? Der 1000er Kontaktpreis ist gestiegen im Fernsehen. Echt? Er hatte seinen Low bei 9,37 Euro im Jahr 2003 und ist mittlerweile bei 15,61 Euro. Da schau mal an. Und ich glaube, ich weiß, woran es liegt. Weil, weil einfach niemand mehr fernsieht. Also ich meine, im Sinne von, der Nenner ist einfach so krass eingebrochen. Und ja, meinst du, die müssen einfach höher aufrufen, damit sie finanzieren können? Und die Werbenden, nee, ich glaube einfach, dass die Werbenden so sehr im Konkurrenzkampf stehen, untereinander, dass, also das wäre für mich der einzige Grund, warum der Zähler sozusagen konstant bleiben würde und der Nenner sinkt. Ich glaube, die halten sich einfach so. Quatsch, wie der Joe eben schon gesagt hat, jedes Unternehmen, was irgendwie Werbung macht, wird doch danach schauen, wo hat es die höchste Effizienz, wo kriegt es das meiste Geld, den höchsten Return pro Euro, den es ausgibt. Und das ist doch Quatsch, wenn... Also Jugendliche erreichst du halt im Fernsehen nicht mehr. Insofern... Gucken doch nicht mehr Fernsehen. Und mittlerweile, wenn du mal überlegst, irgendwie die Mittelalten, in dem, wo wir uns jetzt befinden, ja. Ich schaue kaum mehr Fernsehen, weil es halt Netflix und sonst irgendwas gibt. Da kann ich halt genau das aussuchen, zu der Zeit, wann ich es brauche. Insofern funktioniert die Werbung auch nicht mehr. Ja, das ist also, ich glaube auch, dass das also die kacken da schon deutlich ab. Würde ich auch behaupten. Ihr meint, bald gibt es keine Werbung mehr? Nee, nein, das nicht. Aber auf anderen Plattformen. Aber du musst halt neu überdenken und dieses standardisierte Fernsehen mit Werbezeiten und sowas, das hat halt riesige Probleme und das finanziert sich ja also im privaten Bereich ausschließlich über Werbung. Und wenn die nicht mehr funktioniert, die können sie halt momentan, ich kenne es von Kunden von uns, die machen auch noch Fernsehwerbung. Die ist unglaublich teuer. Mhm. Bringt aber teilweise unglaublich viel Traffic. Wahnsinnig viel. Ja. Wenn du die halt richtig platzierst. Aber in gewissen Segmenten. Bringt sie auch Conversion? Das ist ja natürlich, klar, logisch. Ja. Ja. Ich meine, Zalando ist das beste Beispiel. Ja. Die kam aus dem Nix. Die gab es gar nicht. Und auf einmal waren sie der Global Player in dem Bereich. Ja, waren ja gestern groß in der Presse, weil da halt irgendwie die sind nur über Fernsehwerbung dahin gekommen, weil die haben jetzt auch nichts, die haben nichts Besseres gebracht, die haben nichts Neueres gebracht, die haben sich einfach nur so dermaßen in die Köpfe reinpenetriert, dass jeder da unbedingt drauf kommt. Ja, also der Standard-Sport hat sucht einen CEO, SEO-Praktikanten. Ja, ich glaube, dass das andere Thema ist, dass Was wolltest du sagen? Was ist das andere Thema? Das Thema bei Zalando ist nicht nur allein, dass es, natürlich haben die sich bekannt gemacht über die Fernsehwerbung, diese Geschichte da. Und die kam ständig. Die kam ständig. Pro Stunde, aber fünfmal. Warum habe ich irgendwann das erste Mal bei Zalando bestellt? Weil das einfach, du kannst... Weil du gehofft hast, dass dir auch Frauen gebracht werden. Ja, du kannst 100 Tage lang das Zeug daheim rumliegen haben. Das du kannst umsonst zurückschicken. So, das kann aber erst später dann. Das kostet versandkostenfrei. Das ist schon dann später. Gut. Ja, klar. Also, aber, ja klar, das sind natürlich dann zusätzliche Marketingargumente. Aber diese Marketingargumente kannst du natürlich, wenn du das überlegst, als Kiosk um die Ecke, kannst du das auch einführen. Das interessiert aber keinen, weil es keiner mitkriegt. Ja, klar. Entscheidend war die Fernsehwerbung, weil du, wenn du mal zu gewissen Sendezeiten, wo wirklich dann 1 Million Leute zuschalten, deine Werbung platzierst und die ist interessant genug, schaut jeder mal auf deine Webseite drauf. Und wenn dann die Argumente stimmen, wie zum Beispiel versandkostenfreie Lieferung, oh, das gefällt mir, das gefällt jedem Deutschen. Ja? 100 Tage zurückschicken, ist mir doch wurscht, voll geil. Ich kaufe mir jetzt mal ein paar Socken und in 6 Monaten schicke ich es zurück. Das gefällt jedem. Die Deutschen, ein Volk von kostenfrei zurücksenden. Ja, natürlich. Ja, das ist schon so. Ja, das hat ja bei Mediamarkt mit Geiz ist geil oder Saturn was, ich weiß nicht mehr, welche von denen, da hat es ja auch super funktioniert. Ich meine, das funktioniert einfach, dieses Argument, nach wie vor. Und aber trotzdem, um bekannt zu werden, ist Fernsehwerbung nach wie vor immer noch das Allerbeste. In gewissen Segmenten. Also für Jugendliche erreichst du natürlich so trotzdem nicht mehr besonders gut. Ja. Wobei ich glaube, heutzutage, wenn du richtig massiv Werbung schaltest bei YouTube, wann ging das bei Zalando los? 5 Jahre? Ja, wenn du heutzutage, glaube ich, richtig massiv dich bei den großen Channels und so bei YouTube reinklingst, dann kriegst du da auch Traffic richtig auf die Seite. Kriegst auf jeden Fall, bestimmt. Also, von daher. Ja, ich würde ja am liebsten direkt in ein Thema einsteigen, was uns heute Abend etwas... haben wir ein Thema? Ja, nicht überrascht hat, aber jetzt auf einmal in den Medien aufgetaucht ist, heute Freitag, 16. Oktober. Die Vorratsdatenspeicherung. Ja, das ist das eine. Ich würde aber gerne eher auf ein trivialeres Thema jetzt erstmal einsteigen. Ja. Das ist die Vergabe der Fußball-WM nach Deutschland 2006, wo jetzt auf einmal Spiegel ganz groß berichtet, dass das ja nicht mit rechten Dingen so gegangen ist. Und dass da klärt mich auch, ich habe keine Ahnung. Also heute Abend, ich habe es auch, ich kam später aus dem Büro und guck dann. Hast nichts verpasst, Joe. Okay. Das ist einfach nur stating the obvious, ja. Ja, klar, das finde ich so geil, ja. Also der Spiegel hat irgendwie recherchiert und jetzt haben sie rausgefunden, dass der DFB irgendwie schwarze Konten hatte. Nicht der DFB, irgendwie der damalige Adidas-Chef hat wohl dem DFB ein privates Darlehen gewährt, was dann genutzt wurde. Ist der DFB so pleite oder was? Nein, aber da durfte halt nicht über die offiziellen Kanäle laufen, also hatte der damalige Adidas-Chef, das ist ja jetzt schon alles 15 Jahre her, als die WM vergeben wurde, Hat der nicht auch dem Hoeneß Geld gegeben? Hat der nicht damals im Kanzleramt seinen Geburtstag gefeiert? Hat der nicht Adolf Hitler auch schon Geld gegeben? Ich habe keine Ahnung. Also, jetzt wird's also der Adolf hat die WM vergeben. Nee. Ja. Nee, auf jeden Fall hat wohl dieser damalige Adidas CEO private Gelder zur Verfügung gestellt, mit der dann die Verbandsmitglieder aus Asien bestochen wurden. War mir auch nicht mehr so bewusst, diese Abstimmung war wohl relativ knapp 12-11, dass es nach Deutschland kommt. Und es war wohl klar, das ging auch ohne Bestechung, dass die europäischen Verbände für Deutschland stimmen. Und sie brauchten halt die asiatischen Stimmen, damit sie eine Mehrheit bekommen. Es sind 24 Verbände, die abstimmen. Und das Interessante ist, dass sich dann an dem Tag der Abstimmung der neuseeländische Verbandschef enthalten hat. Und dann ist es 12-11 ausgegangen. Weil er kein Geld gekriegt hat. Keine Ahnung. Oder angenommen hat. Oder er hat angenommen wahrscheinlich. Ja, also auf jeden Fall wurde das jetzt publik. Wie du schon sagst, stating the obvious. Ja, ich glaube, von den ganzen WM-Vergaben und auch Olympia-Vergaben der letzten 100 Jahre wahrscheinlich, ist wahrscheinlich keine einzige regulär über die Bühne gelaufen. Ja, das war immer ein Geschäft. Haben wir nicht im Stammtisch da schon mal drüber gesprochen? Naja. Ich glaube, wir haben da schon mal drüber gesprochen. Dass ich gesagt habe, hey. Ist ein Geschäft. Über Blatter. Ja, ja, genau. Ich hab gesagt, gib's einfach an den Meistbietenden. Dann ist einfach, was soll das, ja? Das ist ein Geschäft, so. Sag einfach, hey, wer den höchsten Wert? Ja. Und dann spende davon die Hälfte meinetwegen für einen wohltätigen Zweck und gut ist, ja. So. Aber ich meine, warum sollte es dort anders sein, wie wenn es darum geht, bei einer Ausschreibung für große Firmen? Ja? Irgendeine Stadt will Public Transport haben und dann gibt es halt drei Firmen auf der ganzen Welt, die das leisten können. Ja, und dann was machen die denn dann? Ja. Ist ja nicht so, dass dann die Firmen überlegen, genau prüfen, ach ja, die haben bessere Kompetenzen und die anderen schlechtere, weil alle haben es schon überall gemacht. Ja? Also wie willst du das wirklich eigentlich ausmachen? Entscheidend ist, irgendwer sagt, Alter, ich gebe dir hier ein bisschen was von dem Kuchen ab und dann ist es soweit und dann hast du deinen Auftrag. Und das weiß man ja, dass es irgendwie, es ist bei den Vergaben von großen Aufträgen ist es so, warum sollte es beim Fußball oder bei Olympia anders sein? Würde mich wundern. Jeder Mensch hat einen Preis, jeder Mensch ist beschäftigt und ganz ehrlich, wenn du mal überlegst, um welche Summen es da mittlerweile geht, ja? Ja. Und wenn reden ja Milliarden. Eben. Ja, und wenn dann irgendwie, du musst mal überlegen, wenn du dann so ein Verbandschef, ja, von Korea bist oder wobei das ist ja noch ein entwickeltes Land, aber irgendwie von irgendeinem kleinen asiatischen Land bist, wie viel wirst du da im Jahr verdienen? Ja? Ja. Und wenn dir da jemand irgendwie 100.000 bietet, ist das für dich schon echt geil, weil da stichst du nämlich 80% deiner Bevölkerung aus. Und du tust dir auch niemandem weh. Machst du ja auch nicht. Es passiert ja nichts, ja. Ich meine, es ist jetzt nicht so, irgendwie, dass dein Land zugrunde geht, dass deine Frau und deine Kinder abgestochen werden oder sonst irgendwer anders geschadet wird. Wen interessiert es, ob die WM irgendwie in Burundi ist oder ob die in Neuseeland ist? Ja, also natürlich interessiert es schon, aber. Naja, eigentlich nicht. Also in dem Sinn, es tut keinem weh. Weil es keinem weh tut. Aber ja, das Problem ist halt irgendwie, dass das Ganze irgendwie schon ein öffentliches Interesse ist, weil zumindest in Deutschland Fußball, ja, hast du nicht gesehen, das ist so das Volksgut. Ja. Ja. Aber deshalb sage ich, hör doch auf, sich davor zu verleugnen, dass das Ganze irgendwie nicht ein Geschäft ist, und dann machst du halt einfach ein richtiges Geschäft. Aber Steiger ist fertig, ist der Lack. Ja? Ist richtig, aber wenn du da anfängst, dann musst du ja schon fast schon weitergehen, und dann musst du auch sagen, wenn wir die außer Acht lassen, dann müssen wir auch die Sportler auch außer Acht lassen, und dann dürfen die auch dopen, dass es kracht. Weil scheißegal, wenn das jetzt irgendwie State of the Art ist, dann geht's nur noch darum, wer am besten dopt. Und der wird halt dann der Beste werden. Weil das ist dasselbe Geschäft. Ja, irgendwie. Aber das finde ich nochmal ein bisschen anders. Naja, das Geschäft wird mit diesem Sport gemacht. Ja? Und wenn das Geschäft ist, irgendwie, was soll's? Ich finde also, Let it go Politik musste, wenn dann, komplett treiben oder nicht, oder gar nicht. Ja, aber das eine ist ja eher die Organisation und so weiter, da ist ja wirklich was dahinter, und das andere ist ja irgendwie ein Vergleich zwischen Sportler, also aber beides wird ähnlich betrieben. Man sagt irgendwie, nee, ich will das eigentlich nicht, und aber im insgeheime macht das sowieso jeder. Und du musst dir überlegen, heutzutage im Profisportgeschäft, wie kannst du dich als Sportler von einem anderen behaupten? Du schaffst es ja eigentlich nicht durch hartes Training. Kriegst du ja eigentlich gar nicht mehr hin, weil jeder hart trainiert. Wie wirst du noch ein Quäntchen besser als der andere? Genetische Selektion. Ja, wenn du Glück hast, hast du die genetische Selektion gerade erreicht. Wenn nicht, kannst du nur durch Medikamente oder sonstige Sachen nachhelfen. Ein Kollege von mir, der war früher Fußballtorwart, hat beim FC Bayern auch hier so mit Manuel Neuer zusammen trainiert. Mhm. Und dem hat sein Coach oder der Torwartcoach hat dem vor 4 oder 5 Jahren gesagt, du pass auf, bei dir wird's nie über die zweite Liga hinausgehen. Mhm. Er hat gesagt, das war das Beste, was ihm jemals jemand gesagt hat, weil da war für ihn klar, dieses Fußballding, lass es sein, damit das ist viel zu riskant. Mhm. Ja, das ist, da hast du keine Zukunft drin. Ja, wenn du die Chance nicht hast, die minimale Chance, dass du diesen großen Batzen Geld bekommst, dann lass den Scheiß lieber. Mhm. Ja. Genau, dann hat er das Ding an den Nagel gehangen. Ja, so gut so. Aber selbst irgendwie unter der Top-Klasse hast du ja noch die Unterschiede. Ja, gut. Ja, ich meine, in der Bundesliga gibt es halt irgendwie welche, die verdienen trotzdem, so wie halt im normalen Leben auch, 100-mal so viel wie andere. Mit Werbeverträgen und allem so dran. Ja, okay. Ja, das ist natürlich richtig. Ja, mir fehlt da irgendwie so, ehrlich gesagt, muss ich gestehen, so ein bisschen der Enthusiasmus, mich über dieses ganze FIFA zu echauffieren. FIFA-Ding irgendwie aufzuregen, ja. Ich wollte es einfach nochmal aufgreifen, weil wir diese Thematik ja schon mal hatten und fand es ganz, ganz lustig, dass das jetzt irgendwie dann doch rauskam, in Anführungszeichen. Mhm. Ja. So. Ja, aber das andere Thema, was heute durch die Medien gegangen ist, ist die Vorratsdatenspeicherung. Und ja, ist tatsächlich, auch da fehlt mir mittlerweile der Enthusiasmus. Das finde ich schon ein Ding, dass das jetzt echt durchgegangen ist. Ja. Naja, zum dritten Mal insgesamt. Ne? Ja, aber dass es jetzt echt durchgewinkt haben, ja. Gewunken haben, Entschuldigung, nicht durchgewinkt. Ja. Durchgewunken haben. Ja, Fischi, das ist dir echt egal. Was heißt, das ist mir egal. Es ist einfach ermüdend über, wann haben wir da zum ersten Mal drüber geredet? vor Jahren. Vor 2 Jahren wahrscheinlich, ja. Ja, das war ja das zweite Mal Vorratsdatenspeicher. Ja. Wann war hier Zensursula mit diesen Stoppschildern im Internet? Ich kann mich gar nicht mehr dran erinnern. Ja? So lange ist es her. Ich meine, also, weißt du, du bist in einem kontinuierlichen Erregungszustand alle 3 Monate. Ist doch kein Wunder, dass man irgendwann einfach keinen Bock mehr hat. Und ich glaube auch, das ist das große Problem dieser ganzen Netzpolitik oder überhaupt jeglicher liberaler Gesinnungen, ja, dass du auf der einen Seite irgendwie für Freiheit stehst, aber sozusagen die konservativen Hardliner immer und immer und immer wieder versuchen, Freiheiten zu beschneiden, Grundrechte zu beschneiden, und die scheitern zwar, mhm, Aber das ist halt kein endgültiges Scheitern, ja? So, weil wenn es halt heute nicht geht, dann versuchen wir es halt in 2 Jahren nochmal oder in 6 Monaten auf einem anderen Gebiet und so, ja? Und irgendwann, weißt du, wenn du halt für irgendwas oder für den Erhalt von irgendwas eintrittst, dann bist du halt, glaube ich, automatisch auf so einem verlorenen Posten, wie halt jetzt dieses Thema Vorratsdatenspeicherung, Bürgerrechte. Ja, was ich halt jetzt merkwürdig finde, oder was sich eigentlich deckt mit dem, was du jetzt gerade erläutert hast, ist ja, dass als das erste Mal oder das zweite Mal praktisch auf der Agenda stand, dass das bei Twitter und bei Facebook und so weiter riesen Wellen geschlagen hat. Und ganz ehrlich, wenn ich nicht heute Morgen irgendwie, ich höre morgens immer direkt nach dem Aufstehen, höre ich Radio und höre meistens eigentlich mittlerweile HR-Info. Also habe ich schon früher immer gehört, höre ich jetzt auch hier noch in Bayern, kann mir über Internetradio hören. In Bayern? Weil da kommen nur Nachrichten und Berichte und so weiter und finde ich immer ganz gut. Und dann heute Morgen, ja und heute Thema des Tages, Vorratsdatenspeicherung, blablabla, wird heute drüber abgestimmt. Und ich so, hä? Das ist ja voll an mir vorbeigegangen, ja? Weil, ja, das haben die jetzt aber auch im Schnellverfahren durchgepeitscht, ne? Ich glaube, das ist erst seit Montag oder so bekannt, dass die diese Woche das durch das Gesetzgebungsverfahren durchjagen wollen. Ja, aber entscheidend ist doch irgendwie, dass bei allen solchen Prozessen geht doch immer so ein, ich weiß nicht, wie man das nennen soll, so ein Greenwashing irgendwie durch. Am Anfang ist es irgendwie, schockiert es jeden oder jeder denkt, boah, krass. Aber irgendwann mal denkst du, und du hörst noch mehr und noch mehr und noch mehr. Irgendwann ist es so ein Gewöhnungseffekt. Das ist wie, Griechenland war ein riesengroßes Thema, kommen die Flüchtlinge auf, interessiert es keinen mehr. Ja. Und die können machen, was sie wollen. Oder wie auch immer. Kein Mensch weiß da mehr einen Stand. Die Medien berichten auch nichts mehr, weil es ein viel interessanteres Thema gibt, was die Leute noch viel mehr aufregt. Und so ist es mit der Vorratsdatenspeicherung. Als es halt irgendwie neu war, hat jeder darüber berichtet und jeder hat sich darüber aufgeregt. Und irgendwo konntest du immer einen Experten finden, der irgendwas dazu sagen konnte, um wieder die Bevölkerung aufzustacheln. Und dann sagt jeder, ich finde das nicht gut. Aber irgendwann mal verwäscht sich das so im Alltag mit den ganzen anderen Problemen und mit den neuen Problemen, die auf einen zuprasseln. Und der ganz normale Bürger, was will der denn machen? Der hat sowieso erstens nichts zu sagen, kann gar nichts dagegen tun und da ständig kommen auf ihn neue Sachen, die ihn noch viel mehr verängstigen und dann ist so ein Thema auf einmal überhaupt gar nicht mehr wichtig. Vollkommen egal. Dann, ja. Wir haben ja heute Folge 23. Oh, 23. Ich formuliere jetzt mal eine Verschwörungstheorie. Ja? Es kann doch kein Zufall sein, ja, dass am gleichen Tag, wo die Vorratsdatenspeicherung durch den Bundestag gepeitscht wird, wir die Folge 23 aufnehmen. Nein, zufälligerweise auch das Thema mit den schwarzen Kassen bei der Vergabe der Fußball-WM an Deutschland großes Thema ist. Das ist doch wieder so ein Spin der Bundesregierung und des Spiegels, um hier die Aufmerksamkeit auf diese sowieso schon nicht mehr relevante WM 2006 zu lenken. Und weg von der Vorratsdatenspeicherung. So viel zum Thema Verschwörungstheorie. Ja, wer weiß das schon. Wer weiß das schon. Die sind doch alle gekauft beim Spiegel. Und kurz bevor das Flüchtlingsthema aufkam, hieß es, Griechenland hat kein Geld mehr. Aber darüber spricht keiner mehr. Ja, die kriegen ja jetzt erstmal wieder Gelder von der EU. Naja, aber wie gesagt, aber wenn du magst, kann ich gerne über Griechenland referieren. Aber es ist kein Thema mehr. Das Thema ist nicht mehr präsent. Ja. Weil Verschwörungstheorie. Halt es ist aber auch wirklich nichts groß Neues passiert, muss man dazu sagen. Ist natürlich nicht passiert, aber die Medien hätten sich weiterhin darüber aufgeregt, dass keine Schulden beglichen werden und sonst irgendwas. Es wäre weiterhin Thema geworden oder geblieben, eher. Aber es gab ein besseres Thema. Insofern, so läuft es immer ab. Und insofern fängst du halt vor 2 Jahren mit der Vorratsdatenspeicherung an, dann kommt der große NSA-Skandal und man denkt sich, scheiß auf Vorratsdatenspeicherung, weil das bringt sowieso nichts. Die speichern einfach komplett alles. Also interessiert es niemanden. Das könnte man natürlich auch. Interessiert niemanden, ob du jetzt lokal irgendwie hier im kleinen Deutschland sagst, ach, wir dürfen das aber nicht. Ja. Weil wenn eine große Organisation einfach grundsätzlich alles speichert, was ihnen in die Fittiche kommt, da hast du sowieso nichts mehr in der Hand. Was willst du denn noch Gesetze machen? Dann können wir hier alles bestimmen, was wir wollen. Wenn es eine Organisation gibt, die einfach alles speichert. Gegen die kannst du ja nichts sagen. Was willst du machen? Willst du ihnen sagen, ihr dürft das aber nicht, das haben wir jetzt beschlossen. Du, das darf wir haben da ein Gesetz. An das müsst ihr euch jetzt auch halten. Okay, machen wir dann. Ja, schwierig. Also insofern ist es leider alles, also ist Politik mit Internet hat unter einen Hut zu kriegen, war von Anfang an bisher äußerst problematisch, weil es gibt immer Lücken und es gibt immer Auswegmöglichkeiten. Und die wird es auch weiterhin geben. Weil zur Not machst du dir auf irgendeiner Antille, machst du dir einen Server auf, ohne Gesetze. Und solange du da die Leitungen nicht kappst, also mechanisch, kannst du ja nichts machen. Kommst du ja nicht ran. Das wirst du machen. Musst eine Bundeswehr vorbeischicken. Und die schickt mal nach wo sitzt die NSA irgendwo? Wie heißt das Städtchen? Bad Aibling. Was hier in Deutschland? Nee. Ja, ich weiß, was du meinst. Also, was da irgendwo in der Wüste da. Ja. Ja. Ja. Kannst du nichts machen. Ist halt so. Man kann sich nur aufregen und das macht das Leben auch nicht schöner. Aufregen könnte ich mich. Jo, macht's nicht schöner, wa? Ja. Miley Cyrus will übrigens Miley Cyrus, sag ich schon. Sarah Connor will Flüchtlinge aufnehmen. Hat sie, habe ich gehört. Hat sie, gelesen. Ich habe heute Morgen habe ich. Willst du eigentlich Nacktbilder von Miley Cyrus? Ach klar, die läuft die ganze Zeit noch. Immer nackt. Ja, jetzt pflanzen, jetzt habe ich gerade gelesen, jetzt also pflanzen die Konzerte von Nacktpublikum. Ja, das ist doch Standard. Also, dass die nackt ist, ist Standard. Vor allem, ich will auch keiner nackt sehen, also ganz ehrlich. Aber dass die nackt ist, ist Standard. Das ist nicht so weit Neues. Apropos nackt, wir bräuchten, mein Glas ist nackt. Ja, ich hol mal Nachschub, einen Moment. Das wäre cool. Woher kennt man die nochmal? Ja, aus dem Disney Club, oder? Ja, wie alle heutzutage. Britney Spears hat's angefangen. Ja, Britney Spears und der Timberlake, die waren auch schon damals im Disney Club. Ja. Interessant. Ja, Disney ist nach wie vor ein sehr guter Garant für Playboy. Playboy. Das wollte ich auch noch aufnehmen. Ja, Playboy, genau. War ja auch in den Medien die Woche. Die Playboy macht jetzt nichts mehr mit Nackten. Finde ich eigentlich. Die müssen jetzt immer einen Schlüpper anlassen, oder wie? Nee, gar nicht mehr. Also, das ist mir noch nicht ganz klar. Ich habe es noch nicht genau verfolgt, ob es jetzt überhaupt keine Nackten mehr gibt. Also, weder oben noch unten ohne oder. Ob es nur noch oben ohne gibt. Aber ich glaube, es ist gar nicht mehr nackt. Also grundsätzlich hat er das Magazin bekannt gegeben, dass Nacktheit mittlerweile nur ein Klick entfernt ist. Insofern ist es einfach nicht mehr so relevant, sowas in einem Magazin abzubilden. Ja, ganz ehrlich, klar. Ich weiß noch, als ich so oder wir an Mitte der 90er, so 14, 15, Pubertät, da war Playboy war noch der heiße Scheiß. Ja, ja. Weil da fandst du, oh, guck mal hier, eine Frau mit Brüsten, ja, oben ohne, ja. Eine Frau mit Brüsten. Ja. Gib mir mal dein Glas. Okay. Also hier, um mal so ein bisschen Fleisch ans okay. Nackte zu bringen. Also der Playboy, schwingt dir erstmal ein. Der amerikanische Playboy zeigt künftig keine komplett nackten Playmates mehr. Also die müssen einen Schlüpper anhaben. Ja, gut. Ich mag übrigens das Wort Schlüpper. Also, Schlüpper. Also Bild-Zeitung-Style. Oder wie Spiegel Online schreibt, wie Yps ohne Blutzeitkrebse. Urzeitkrebse. Was das denn? Der Kai zeigt dir gerade ein altes Bierhähnchen-Foto, oder? Ja. Vom kleinen Jensemann. Kurzer Einschub. Ich habe mir ging das irgendwie auf den Sack jetzt mit dem ganzen. Ja, geht mir auch so. Nee, also wir haben uns jetzt, also Jens und ich haben uns beide ein neues Telefon gekauft. Also ich wie jedes Jahr, Jens jetzt das nach 3 Jahren neues. Mhm. Also wie jedes Jahr das neue iPhone kauf gekauft. Und irgendwie in dem Zusammenhang dann natürlich auch wieder mit dem Thema beschäftigt, Datensicherung, Bilder sichern etc. Also meine iCloud ist groß genug, ich kann da alles speichern und so weiter, aber ich habe irgendwie gedacht, ja, was ist denn, du willst ja irgendwie die Bilder vom iPhone mal dauerhaft wegsichern, was machst du denn da? Und ich habe schon seit 1,5 Jahren oder sowas die Dropbox auf 1 Terabyte hochgepumpt und immer wenn ich jetzt normale mit meiner Spiegelreflex oder mit einer Fuji X20 Bilder mache, dann sichere ich da alles weg. Aber ich wollte halt irgendwie auch automatisiert, dass ich nochmal ein Backup neben der iCloud nochmal zu meinem iPhone habe. Mhm. Also zu den iPhone-Bildern. Weil ich da irgendwie diese iCloud, ich bin ja sonst echt ein Apple-Fanboy, aber diese iCloud, der traue ich nicht. Ja? Das ist irgendwie, es klappt zwar immer mit den Updates, aber ich will das einfach nochmal physikalisch oder nicht physikalisch, aber nochmal getrennt irgendwo anders liegen haben. Okay. Und dann habe ich mir von Dropbox, haben die mittlerweile eine eigene App, die nennt sich Carousel, wo die reine Bilderverwaltung machen. Also es liegt auch physikalisch in deiner Dropbox, kannst du genauso drauf zugreifen. Und da kannst du halt die Kamera-Upload-Funktion aktivieren. Das heißt, jedes Foto, was dir, was du schießt, wird auch automatisch in die Dropbox hochgeladen. Mhm. Und das Lustige ist, diese Carousel-App, die guckt halt in deine Fotos rein, die du irgendwie auf der Dropbox liegen hast, egal ob das jetzt dein Kamera-Upload ist oder deine normalen Fotos, und sortiert die chronologisch. Mhm. Und sowohl die App als auch die Website, wo du drauf zugreifen kannst, ist halt ziemlich cool. Da kannst du halt einfach so durchscrollen durch deine, deine Timeline. Mhm. Und das finde ich halt total nett, weil ich seitdem gucke ich wieder mal mehr in meine Bilder rein. Ja? Und jetzt habe ich halt eben, gerade als wir so gesprochen haben, irgendwie wollte ich was nachschauen. Und dann habe ich jetzt so geklickt und jetzt bin ich auf einmal auf so ein Foto gestoßen von, keine Ahnung, das war der 20. Juni 2005. Kannst du mal sehen, bitte. Und das ist halt total geil, wenn du dann da siehst, wie du da aussahst teilweise. Henning, wie siehst du da eigentlich aus hier? Guck dir mal den Batran an, den kennst du ja gar nicht wieder, ja? Guck mal hier, das gibt's doch gar nicht. Ja, aber der hat sich ja auch tot gearbeitet. Ja, aber der war halt auch, guck mal, der sah scheiße aus. Oder? Das ist doch ein krasses Bild. Naja. So, Kinder, jetzt müssen wir erstmal zu diesem Pale Ale. Probiert erstmal. Ja, also erst müssen wir mal sagen, was wir überhaupt trinken. Also, wir trinken von der Max Brauerei. Warum mach ich eigentlich so viele in meinem Glas? Ja, hast du reingeschüttet. Von der Max Brauerei trinken wir ein India Pale Ale. Mhm. Die kommen aus Ottenstadt oder irgendwas, habe ich gelesen. Nee, wie? Unten steht's. Oh, das riecht aber. Unten nach Greif. Nee, auf der Rückseite, Joe. Ja, warte, ich dreh nochmal. Unten, ziemlich. Unten steht. Boah. In Altenstadt. Das ist heftig, oder? Das ist aber jetzt eine Nummer härter. Ja, Prost, mir das. Boah. Boah. Boah. Oh, das ist aber heftig. Also ich mag ja voll in die Fresse, aber das ist schon echt. Das ist ja schon fast so ein Sauerbier. Was mir daran nicht... Ich finde, es schmeckt total süß. Also jetzt irgendwie nach dem... Es schmeckt total süß. Boah. Alter. Der Biskwa schmatzt unseren Hörern in die Ohren. Also hier steht Mandarine und Grapefruit. Es macht Mandarine und Grapefruit, finde ich, passt gar nicht so schlecht. Ja, stimmt. Oder? Mhm. Also vom Geschmack. Vom Geruch her nicht. Geruch aber das geht echt so in die Richtung von diesem Sauerbier, ja? Mhm. Ja, stimmt. Also Geuse Buhn. Geuse, ja. Ich hab doch von Geuse der, hab doch von diesem Geuse haben wir gesoffen. Von der Geuse getrunken, von dem Sauer, erzählt vielleicht von dem Goldbier mit dem schon durch. Ja, das kann auch sein, ganz ehrlich. 18. November. Naja, es hätte eigentlich noch ein paar Tage. Wir müssen gerade mal, ich will so lachen. Ja. Guck mal. Jetzt hör mal auf, in einem Audio-Podcast die irgendwelche Bilder immer zu zeigen. Also man, nur für die Hörer, man sieht da quasi pubertierende Biskwas und Fischers rumsitzen. Ja, also lustig ist aber, pubertär, das ist gerade, das ich weiß, aber man, aber kennt ihr das nicht, wenn man so Bilder von vor fünf, von über fünf Jahren sieht, man denkt immer, Alter, da war ich ja noch ein Kind. Ja, aber das ist echt krass, da waren wir schon Mitte 20. Ja, ja, das aber man guckt, ja, ja, eben. Schrecklich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer. Ah ja. Zeig noch mal, warte mal, was hat er da überhaupt an für ein Hemd? Geil, oder? Das sieht aus wie aus den 90ern. So changierend zwischen weiß und blau hin und her. Na toll. Naja. Ja, könnten die 90er gewesen sein. Nee, es war leider 10 Jahre später. Das ist 2005, ja. Ach ja, je. 5 Jahre krass. Später. Ja, Bilder von früher sind immer ein bisschen. Ja. Ja, also. Schmeckt mir jetzt nicht so. Schmeckt mir auch nicht so, aber ich finde es mal, das ist wenigstens mal ein Bier mit Charakter, sagen wir es mal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ja, doch, ich sage das ja immer, ich trinke ja gerne mal so ein Bier, wo ich einfach sage, okay, hat mir nicht geschmeckt, aber es war wenigstens mal was anderes. Ja, ja. Und eben dieses Braukatz, das, pff, Hättest du ja, die auch schon, das, beliebig, das ja. war halt ja, das ja, das, ja. Dann lieber mal richtig einen Pfund. Also, ganz ehrlich, vielleicht war es auch schon drüber. Also es ist das schon ich ein bisschen das, sehr geuseartig. Also das, was hat es denn für ein Datum? 18. November, aber du weißt halt nicht, wie es halt verpackt wurde und wie es gelagert wurde. Bei uns im Büro ist es halt eigentlich im ich glaube nicht, dass es drüber ist, weil dazu ist es einfach schon zu stimmig in seiner Sauerkeit. Ja? Okay. Ich kann mich an die Gäuse nur erinnern, dass sie halt auch eben dieses Süßliche da hinten hatte. Dieses leicht Sektartige. Ja, aber warum steht denn da IPA drauf? Ich meine, da stimmt doch was nicht. Da stimmt doch was nicht. Da ist da irgendwas. Vielleicht haben sie es falsch gelabelt und es ist eigentlich eine Gäuse. Also wie ein IPA schmeckt es nämlich wirklich nicht. Nicht, gell? Nee, also weiß ich nicht. Ach, was sagt ja. denn ratebeer.com? Sagt, kennen wir nicht. Ernsthaft? Nie gesoffen. Weiß nicht. Gibst du mal die Flasche? Max Brauerei IPA. Und das ist hier von unserem Bierguru so eins der Favorites oder von dieser Brauerei? Vom Andreas? Nö, der bringt immer nur einiges Neues mit. Der sagt dann auch, das schmeckt mir nicht oder so. Aber also der stellt einfach nur immer mal was zusammen. Wo kauft denn der eigentlich ein? Der unterschiedlich, muss ich mal fragen. Das wollte ich morgen auch mal machen. Ich wollte mal wieder ins Birwana gehen, ja? Mhm. Mal wieder. Nee, ich glaube, das stimmt nicht, das Bier. Wie, das stimmt nicht? Naja, hier hat jemand was komplett anderes geschrieben, als ich hier rausschmecke. Ja, okay. Smells of flowery marzipan, oil spiced. What? Wheat and glued banana. Nee, das ist aber, Banana ist da überhaupt nicht dran, ja? Tastes more bitter than the nose revealed due to crisp citrus and white orange peel. Also, sweetened ja gut, by bitter ist es überhaupt das passt nicht. Ja schon, ja. Aber bitter ist es nicht. Ja, aber es hat eine Säure. Ja, aber es ist nicht bitter. Finde ich. Ja. Ich habe ja noch das Baltic Porter dabei. Ja, du hast noch zwei dabei. Aber das Baltic Porter, das trinkt man zum Schluss, weil das ist natürlich nochmal ein richtiger Punch, ja. Ja, aber sowas finde ich immer ganz geil. Ja, ich mag also das auch gerne. Ganz schwarze, geröstete, das taugt mir richtig gut. Ich glaube, da steigt dann der Jensemann steigt dann aus. Der Jens, der kann das nicht ab. Der kann sowas nicht, ja. So, ich schmeiß jetzt erstmal das Mikro runter. Der ist schon so außer sich vom Bier. Der Fischer ist schon betrunken. Weil das so schräglich schmeckt. Marcel Kaffee weiß ja, wie es geht, oder? Schockerbock haben sie auch. Ja, wir sind nämlich heute das erste Mal bei mir in der Wohnung, ja? Dass wir aufnehmen, ja. Auch many first times. Also wenn man sich hier rumschaut, ist der Kai auch fast zum ersten Mal in der Wohnung. Ja, jetzt machen wir einen Punkt, komm. Ja, die ist schon eingerichtet, aber hier, das ganze Gebäude ist noch total neu. Also eigentlich sind die Wände noch fast ungespachtelt teilweise, wenn man hier rumläuft. Ja, das ist noch nicht wirklich frisiert. Also das ist schon hier alles ganz, ganz frisch gemacht. Very fresh, my friend. Ja. Very fresh. Also hier hat noch nie jemand gewohnt. Nee, ich bin Erstbezug, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Ja. Noch nicht schlecht. Ja, so ist das halt manchmal. Ja. Schon nicht schlecht. Wo ist denn hier der Anschalter? Oben drauf. Der Jens weiß nicht, wie man Kaffee macht. Ja, eben. Das ist die moderne Technik. Technik. Ja, apropos hier, unsere Hörer Joe kennen ja den Technik. Andreas von einer unserer Folgen. Ja, genau. Hat der eigentlich nochmal einen neuen Sud gemacht? Ja, der hat nochmal einen neuen gemacht. Den habe ich aber selber auch noch nicht probiert. Also sag dir mal bitte einen schönen Gruß von mir. Und durch die räumliche Nähe jetzt, ich muss mich mal wieder mit dem per Twitter kurz schließen, dass ich mal wieder einen Sud mit dem zusammen mache. Ja? Oder nicht, was heißt wieder? Mal, auf jeden Fall. Ja. Also der hat bestimmt auch noch eins zu Hause rumliegen, vom letzten oder so. Okay. Das kannst du ja, das können wir auch mal schauen, dass du dass davon eins abkriegst. Und der hat ja jetzt gerade ein Kind gekriegt, deswegen ist wahrscheinlich seine Priorität momentan ein etwas anders gelagert, ja. Aber grundsätzlich ist er nach wie vor ausgerüstet, um Bier zu brauen und ich glaube, das wird er auch weiterhin tun. Ich habe letztens mal gesehen, ich glaube, das ist ein Monat her, da hat er ins Büro, hat er sich einen Haufen Hopfen schicken lassen. Okay. Also Pellets dann so. Ja, so. Genau. Ja, okay. Da kauft er dann immer diverse Pellets ein. Und insofern denke ich schon, dass der noch braun wird. Ja, cool. Also wäre ich auf jeden Fall dabei. Ja. Ist ja ein Espresso gemacht. Ein Espresso. Espresso, ja. So, Kinder, aber jetzt lasst uns mal wirklich in die Thematik einsteigen hier nach einer nach 2 Stunden. Was sagt ihr denn eigentlich zu dem Thema VW? Das finde ich nämlich eigentlich gerade so ein bisschen unterrepräsentiert, aber ich glaube, dass das wirklich langfristig potenziell die stärksten Auswirkungen haben kann. Auswirkungen auf was? Auf was, ja. Weiß ich nicht. Das ich habe da mal eine Meinung, aber habe keine Meinung dazu. Also auf irgendwas wird es schon auswirken, ja? Nee, okay, ich muss das vielleicht mal ein bisschen aufbauen. Ja, mach mal. Worauf wird das Auswirkungen haben, meines Erachtens? Natürlich auf die Firma VW. Dass sie keine Nutten mehr in Tschechien. Na, das war ja schon eine Sache unter Peter Hartz. Ach so, ja, okay. Nee, aber ich meine im Sinne von, die müssen halt jetzt irgendwie das Geld ran schaffen, ja? Um die potenziellen Strafzahlungen auch tatsächlich leisten zu können. Ach so, glaubst du nicht, dass sie das haben? Naja, natürlich haben die das Geld in wahrscheinlich schon irgendwie flüssig, ja? Ich schon, dass die vielleicht haben. Einen kleinen Teil davon nicht. Hm. Ja, da müssen sie halt irgendwie mal so ein Seat oder so verkaufen. Weiß nicht, ob man das verkaufen kann. Oder einfach an die Börse bringen. Ja, die Frage, ob sich das lohnt. Aber ich glaube, also grundsätzlich kriegen die ja das Geld her. So ist ja nicht. Also die Frage ist ja, was wird da letztlich nachher drum rumkommen? Der Jens und ich und noch ein Freund von uns, wir haben ja da schon mal bei einem Bierchen an einem Freitagabend drüber diskutiert. Da werden ja viele Werte kolportiert, die da irgendwie jenseits der 20 Milliarden sind. Schwer einzuschätzen. Aber wenn du dir mal überlegst, dass General Motors, ich glaube, für jetzt diese Geschichte mit den Zündschlössern, wo ja wirklich Menschen tödlich verunglückt sind, ich glaube, jenseits der 100, irgendwie eine Strafzahlung bekommen hat in den USA von, ich weiß es jetzt aus dem Kopf raus nicht, aber ich meine, es wäre nicht substanziell über 1 Milliarde Euro gewesen. Dann muss man sich halt die Frage stellen der Verhältnismäßigkeit. Ist es da schlimmer, mal ein bisschen bei den Abgaswerten geschummelt zu haben, oder ist es schlimmer, Zündschlösser verbaut zu haben, wo dann Leute direkt tödlich verunglückt sind? Das heißt, für den US-amerikanischen Markt, wo potenziell aufgrund von Strafzahlungen oder wo sie zu irgendwas verdonnert werden, der höchste Schaden entstehen könnte, weil im US-amerikanischen Rechtssystem ist es ja so, wenn einmal ein Präzedenzfall geschaffen wurde, darfst du ja nicht mehr darüber hinausgehen. Also das ist dann das Maximum, was irgendwo, weil die haben ja dieses Case Law, wenn einmal was geregelt ist, dann darf der nachfolgende Richter das nicht mehr deutlich höher ansetzen. Glaube ich, dass das nicht so ein Riesenwert wird. Glaube ich einfach. Ist jetzt einfach mal hingestellt. Die Frage ist ja, was hat das für einen Imageverlust für Volkswagen? Für den US-amerikanischen Markt scheißegal. VW verkauft in den USA keine Autos. Das ist für die, ganz ehrlich, das Schwarze und den Fingernägel, in Anführungszeichen, im Verhältnis zu deren Weltmarkt. Das heißt, wenn die da hinten ein bisschen abkacken, ist das zwar nicht schön, weil das ein großer Markt ist, aber da haben sie sich halt das, was sie da hatten, und vor allen Dingen das ist bisschen eh noch verkauft. Wo du Marge verdienst. Nee, das sowieso schon mal zweimal nicht so. Das heißt, das ist denen relativ egal. Ja, da gut, natürlich über Marken wie Audi, Porsche und so weiter, werden die natürlich da schon, machen die da schon Business. Aber die haben ihr Image über ihr Image. Und das, ja, aber in dem Audi sind ja die gleichen Motoren verbaut. Ja, aber das interessiert dich doch nicht, weil wenn ich Bock auf einen Porsche habe, habe ich Bock auf einen Porsche. Ja, im Porsche sind ja andere Autos verbaut. Aber, ja. Aber wie gesagt, also ein das Auto ist ja nach wie vor eins der wenigen Elemente, die sich nicht über die Technik verkaufen, sondern ausschließlich über das Image. Ja, nicht aber das Image kann ja auch aber Technik sein. Naja, bestimmte Segmente auf also jeden Fall. Also ich meine, der Claim von Audi ist halt immer noch Vorsprung durch Technik. Naja. Ja. Ja und, aber das interessiert dich ja nicht. Ein Audi ist halt cool. Ja, aber wenn die jetzt ihre Abgaswerte per Software faken, ja, das scheißegal, dann ist das Auto immer noch cool. Also das würde ich jetzt ja, nicht das sehe glauben, ich, das dass sehe ich auch so wie du. Das Image dadurch. Aber ich würde das nicht. Verliert. Ich sehe das nicht so klar. Okay. Also ich glaube schon, dass man da noch ein Fragezeichen dahinter schreiben kann, ob das jetzt wirklich minimale oder geringe Auswirkungen auf Neuzulassungen hat. Weiß ich nicht. Keine also ganz Ahnung. Ehrlich, also ich kann mir nicht. Du kaufst dir doch normalerweise ein Auto, um deinem Nachbarn zu präsentieren, wer du bist und wen du darstellst. Und nach wie vor wird sich ein Audi besser zeigen als ein Subaru. Deswegen kaufst du dir, auch wenn der Subaru vielleicht nicht mit den Abgaswerten faked und vielleicht da sogar besser ist, interessiert es nicht, weil der Audi einfach hochwertiger angesehen wird und, einfach ein besseres Image hat. Ja, ja, ja, und das ist das Argument eines Autos. Alles andere ist Pillepalle. Ja, es gibt. Ja, der Punkt ist ja doch der. Du kaufst doch kein Auto, weil du es brauchst. Nein, also ganz ehrlich. Also ich ist würde, doch nicht so. Ich du würde, kaufst es wegen dem Image. Also kommt drauf. Also den Audi wahrscheinlich schon. Ja, den Audi kaufst du. Den Benz. Ja, definitiv. Auf jeden Fall. Also alle Premium-Marken. Ja, der Punkt genau, ist ja der, darum geht es ja. Was ja jetzt so ein bisschen wir reden ja davon, von Image. Der Punkt ist doch der. Als die Käufer der VWs, die jetzt betroffen sind, ja. Da hat sich ja keine irgendwie, oder würde ich sagen, da haben sich 99,9% nicht dieses Auto gekauft, weil sie gesagt haben, oh, okay. Der hat ja so geile Abgaswerte. Ja, nee. Das ging denen vollkommen am Arsch vorbei. Logisch. Ja, so. Das heißt, das einzige für die einzige Käufergruppe, für die vielleicht dieses Abgasthema ein Kaufgrund war, waren vielleicht irgendwelche Unternehmen, die ganze Flotten betrieben haben oder irgendwelche Städte, wo die gesagt haben, hey, das ist ja das jetzt der Vorwurf, der aus den USA kommt, wir kaufen den Green Diesel, weil wir dadurch unserer Gemeinde etwas Gutes tun. Weil der Diesel, der, sage ich mal, sauberere Motor im Vergleich zu unserem V8 Big Block ist. Oder ja, so. So. Aber für den Privatkäufer vollkommen wurscht. So, also irgendwie, klar, du willst natürlich sehen, dass du dir ein Auto kaufst, wenn du dir neues Auto kaufst, was irgendwie die Abgasnorm erfüllt, natürlich, weil sonst dürftest du es ja gar nicht auf den Markt bringen. Das heißt, es ist ja gar nicht die Frage, dass es jetzt heißt, kauf dir Auto mit Abgasnorm 4 oder kauf dir Auto mit Abgasnorm 6. Obwohl, man muss sagen, ja, vielleicht gibt es Autos, die erfüllen zu dem Zeitpunkt, wo sie verkauft werden, die gerade aktuelle Abgasnorm. Du weißt aber, in der Pipeline aufgrund von irgendwelchen Regulierungen kommt x Jahre später eine neue Abgasnorm und dann werben manche Hersteller damit, dass sie sagen, jawohl, mein Auto erfüllt heute schon die Abgasnorm, die im Jahre 2020 oder 2-3 Jahre später in Kraft tritt. Klingt gut, aber wenn du keine Steuerfreiheit davon kriegst, ist das auch erstmal egal. Erstmal wurscht. Ja, so, also das ist, so. Und ich bin auch davon, bin auch davon überzeugt, dass es so sein wird, dass das, glaube ich, VW, was die Abgaszahlen, die Absatzzahlen angeht, nicht dauerhaft belasten wird. Absolut nicht. Ich meine, Deutschland ist ein Autoindustrieland. Ja? Ich würd gern nochmal einen Layer dazu an Komplexität holen. Diese Argumentation, gebe ich euch recht, die gilt wahrscheinlich für den klassischen Käufer, so wie wir ihn kennen. Ja. Ja? So der deutsche, amerikanische, westeuropäische Automobilkäufer. Ja, der halt auch Kunde ist. Wie ist es denn in diesen ganzen übervölkerten asiatischen... Die kaufen das Auto nicht. Ja doch, VW ist schon ziemlich stark in China. Ja, aber die kaufen, aber die haben speziell produzierte... Und vor allen Dingen, wie sind da die Regelungen? Stopp, aber die haben ja speziell produzierte Autos, die speziell aus China kommen. Ja, aber für diese Leute. Aber offensichtlich ist doch VW nicht in der Lage Ich war ja früher öfter mal... Diese Norm hinzukriegen im Regelbetrieb. Ich war ja früher öfter mal in China und in Hongkong unterwegs. Und für jeden, der es sich leisten konnte, war es wichtig, wenn er sich ein VW gekauft hat, Joe, dass der nicht aus China kam. Ja. Es war kein chinesischer VW. Aber wir reden doch jetzt über die potenziell dreistelligen Millionen Zulassungen, die in einem Die kaufen doch nicht das Auto, worum es jetzt gerade geht. Nein, ich sag ja... Den Bluetooth Diesel Passat. Den kaufen die doch gar nicht, weil den gibt es nämlich auf ihrem Markt gar nicht. Ja, die kaufen noch einen alten Jetta. Ja. Den gibt es da gar nicht. Ja, aber irgendwann wird es in diesen zweistelligen Millionenstädten einfach die Regelung geben, liebe Leute, wir lassen an einem durchschnittlichen Tag nur noch Autos auf die Straße, die folgende Normen schaffen. Ja. Und wenn der Konzern VW nicht in der Lage ist, diese Normen hinzukriegen, dann ist das doch ein ernsthaftes Problem für die. Naja, da muss er erstmal überhaupt schauen, dass Kalkutta es überhaupt schafft, seine eigenen Probleme hinzukriegen, dass jeder, der dort wohnt, sich auch ein Auto leisten kann und will, geschweige denn, dass das überhaupt irgendwie möglich ist. Also da gibt's noch viel andere gesellschaftliche Probleme, ja, die dagegen sprechen, dass es überhaupt so weit kommt. Und bis es überhaupt so weit kommt, haben diese Automobilindustrien, Konzerne ganz andere Probleme, dass nämlich wir gar keinen Bock mehr haben, überhaupt ihre Autos zu kaufen, weil wir es nämlich gar nicht mehr für nötig halten, sie zu besitzen. Und dann, vor allen Dingen, weil die Autos dann selber fahren. Ja, deswegen brauchen wir keins. Ja. Weil ich mich in eins reinsetzen kann, wenn ich es theoretisch bräuchte. Ja. Ja, übrigens, Kai, ich will noch mal ganz kurz so ein bisschen Faktencheck zu deiner Aussage vorhin zu dieser Strafzahlung machen. Ja. Also, 13 Leute sind umgekommen wegen mangelhafter Zündschlösser bei GM. Mhm. Und die Strafe war $35 Millionen. Und ist die war deswegen gemütlich. $35 Millionen, weil das ist die Maximalstrafe, die diese Behörde, die NHTSA, überhaupt verhängen darf, gesetzlich. Mhm. Also selbst wenn die gewollt hätten, hätten die nicht mehr höhere gehabt. Strafen verhängen dürfen. Wer legt denn so eine Höchstgrenze fest? Meine US-amerikanische Gesetzgebung halt. Weißt du, was man davon halten kann? In Idaho ist ein Blowjob verboten oder so. Ja. Ist auch gut so. Jawohl. So. Leg dich hin. Mach dich nackig. Mhm. Wir müssen Kinder zeugen. Der Herr will das so von uns. Naja. Ja. Ja, wie auch immer. Also ich meine. Also du bist jetzt sozusagen der Meinung, das hat überhaupt keine großen Auswirkungen auf nicht. VW? Also auf das, wie sie ihre Autos momentan verkaufen und an wen sie verkaufen, wird es überhaupt keinen Ausschlag geben. Es mag sein, dass Amerikaner jetzt brüskiert sind, weil German Engineering und sonst irgendwas ist ja schon immer ein Thema. Ja, und dann aber sagt den man Amis ist das vollkommen egal. Aber die lachen halt eher mal drüber und dann sagen sie, ja, aber vielleicht hätten sie sowieso, also haben sie sowieso keinen VW gekauft. Ja, weil ihr wurscht ist, weil sie einen Toyota kaufen. Die kaufen ja nicht mal ihre eigenen Autos. Ansonsten hätte ja GM nicht so viele Probleme. Insofern ist es total egal und alle anderen auf der Welt, kein Deutscher, ich habe noch nie mit einem Deutschen gesprochen oder in letzter Zeit gehört, der gesagt hat, boah, ich würde mir jetzt nie einen VW zulegen, weil das ist ja totale Frechheit, was die da machen. Die haben für den amerikanischen Markt irgendwelche komischen Regularien. Ja, das Thema ist, dass anscheinend, also das war heute auch in den Medien, dass es nicht nur den amerikanischen Markt betrifft, sondern dass da auch deutsche 2,4 Millionen Autos werden. Ja, vollkommen klar. Ja. Aber das betrifft ja grundsätzlich überhaupt auch diese ganze Industrie, weil wie diese Abgasnormen festgelegt werden und wie überhaupt diese Verbrauchsnormen festgelegt werden, sind ja total albern. Weil du, ja, aber meint ihr, dass sich da jetzt irgendwie was ändern wird? Nein, weil es keinen interessiert, ist doch total egal. Es ist einfach. Naja, gut, nein, so kannst du es nicht sagen. Nein. Wieso denn? Nein, Joe, guck mal, die Abgasnormen sind ja vom Gesetzgeber vorgegeben. So. Wenn ich das jetzt richtig verstehe, ohne da jetzt in die Details einzusteigen. Sind die deswegen so vorgegeben, weil man bestimmte Grenzwerte erreicht, wenn du die Feinstaubgrenzwerte am mittleren Ring beispielsweise. Funktionieren da ja komm ich gleich, noch nie. Nee, komme ich gleich. Richtig, genau, aber da gibt es ja auch von der EU Ärger für die Stadt München. So, jetzt was willst du dagegen tun? Ja, Autos, ja, aber, die weniger Schadstoff. Genau, aber nein, der Punkt für mich ist vielmehr der, was heißt das jetzt, dass das VW gemacht hat? Eigentlich ist das ja ein Eingeständnis, dass sie sagen, die Kombination von der Leistung, die unsere Motoren bringen müssen, dem Kraftstoffverbrauch, den sie dabei nur haben sollten, und dann gleichzeitig als drittes Kriterium die Schadstoffausstöße, diese Dreifaltigkeit in Anführungszeichen, kriegen wir nicht hin. Mhm. So, dann haben die Ingenieure gesagt, wir haben Abstriche gemacht, was das Thema Schadstoffe betrifft, zugunsten von Spritstoffverbrauch und Leistung. Mhm. Weil das die beiden Kriterien sind, die für den Verbraucher viel entscheidender sind. Richtig. Mhm. Für mich ist ja viel wichtiger, dass mein Auto einen Liter weniger Sprit braucht und vielleicht 50 PS mehr hat, als dass das Ding irgendwie 2 Gramm weniger Kohlendioxid da ausspuckt. Ja. So. Davon kriege ich nichts mit. Jetzt ist nur die Frage, die anderen Hersteller, die genauso wenig Sprit brauchen oder ähnlich wenig Sprit brauchen, genauso viel Leistung haben und behaupten, sie schaffen die Schadstoffgrenzen, lügen die? Oder sind sie einfach die besseren Ingenieure? Die haben zur Not einfach ein Imageproblem. Und das ist beim Auto ausschlaggebend. Nein, Entschuldigung, aber das ist doch kein Imageproblem, sondern du hast doch, nein, schau mal, es gibt klare Regeln. Das interessiert dich aber nicht als Käufer. Nein, als Käufer nicht. Aber und weißt wenn du was jetzt du dich nein, als Start aber Joe, pass auf, genau. Für da ist es jetzt wahrscheinlich 50% der Menschen, die in diesem Land Steuern bezahlen, in diesem Land sind wahrscheinlich abhängig von einem Automobilhersteller genau. oder Zulieferer. Wie sieht es denn in Großbritannien aus? Ist egal, aber die nee, ist eben nicht egal. Aber in Deutschland interessiert wie groß die Politik ist, wie groß ist der Anteil an Neuzulassungen deutscher Autos oder deutscher Autohersteller am deutschen Automarkt? Ich würde sagen, der ist nur noch einstellig. Der deutsche Automarkt ist doch jetzt nicht das Ende der Fahnenstange. Nee, natürlich nicht. Aber als Arbeitgeber ist er der Killer. Nein, also jetzt nochmal konkret. Was machen die Automobilhersteller, wenn jetzt, sagen wir mal, wir sind die amerikanische Naturschutzbehörde, ja, und wir legen Grenzwerte fest für Emissionen aus Verbrennungsmotoren. Dann haben die ein Problem. Ganz klar. Dann haben die doch ein Problem. Ja, klar. Logisch. Wenn sie nicht in der Lage sind, diese Grenzwerte einzuhalten. Ja. Aber dann müssen sie es halt. Und vor allen Dingen, wenn sie nicht in der Lage sind, aber trotzdem bisher durchgekommen sind, haben sie es ja aus einem Grund geschafft, weil nämlich diese Tests nicht die reale Nutzung eigentlich zeigen. Ja. Also ich meine, jeder, der irgendwie auf so ein Datensheet von einem Neuwagen schaut, der weiß genau, okay, also auf den Minimalverbrauch musst du nochmal irgendwie 50% mindestens draufschlagen. Ja. Dann weißt du ungefähr, was dein Auto verbraucht, wenn du es ganz vorsichtig fährst. Ja, das ist ja die eigentliche Frechheit, das eigentlich lieber ja, auf dieser jeder weiß es. Ja, jeder weiß ich es. Glaube, halt in dem Moment, wo halt so ein großer, fetter Skandal wirklich mal aufgedeckt wird und das da auch wirklich zu Konsequenzen kommen könnte, ja, ich will nicht sagen, dass das so sein wird, aber ich sehe da schon die Gefahr, oder was heißt die Gefahr, ich finde das ja eher positiv, ich sehe da schon ein realistisches Szenario, dass man sagt, okay, wir müssen halt wirklich mal unsere Testzyklen einer realistischen Nutzung anpassen und dann... Fände ich auch gut, ja klar, logisch. Und dann, glaube ich, ist das nämlich ein ernsthaftes Problem, gerade für die deutsche Automobilindustrie. Das ist was anderes. Jetzt, vorhin haben wir immer nur darüber gesprochen, was macht es überhaupt für das Image und für die Käufer aus. Dafür ist es scheißegal. Und das ist echt egal. Das ist echt wurscht. Wenn ja. natürlich irgendwann mal ein großer Absatzmarkt sagt, so will ich das haben, ja. wenn das so kommt, ja. dann müssen sie natürlich umdenken. Ja, aber bisher ist es noch nie passiert. Ja, das wird auch nicht passieren. Kalifornien, glaube ich, ist dann noch. Nein, deshalb sage ich, wir müssen differenzieren. Was ist etwas, was der Käufer intrinsisch will? Also wo er sagt, oder was ist das? Das haben wir doch schon lange abgehakt. Ja, also. Den Käufer interessiert es nicht. Eben. Nee. Der Käufer will, dass das Ding möglichst günstig ist genau. und dass es funktioniert und dass es auch noch vielleicht noch Spaß macht beim Funktionieren. Ja. So, fertig. Und der Spaß ihn nicht übermäßig viel kostet. Genau, das ist das Entscheidende. Also, was jetzt hinten rauskommt an Abgasen, ist dem scheißegal. Hatten wir schon dreimal abgehakt. Ja, ja. Ja? Mhm. Und die Frage ist wirklich, was passiert, wenn einfach die Aufsicht sagt, Leute, so funktioniert das nicht mehr, weil wir offensichtlich hier Methoden anwenden, die nicht realistisch sind. Das heißt, wir haben im Grunde genommen diesen ganzen Gesetzgebungskanon, diesen ganzen Rahmen auf einer Basis aufgebaut, der nichts mit der Realität zu tun hat, so wie... Das kannst du garantiert, kannst du sowas einführen, aber da musst du als Markt agieren. Und das muss erstmal einer... tun. Und dann muss er es für seinen ganzen Markt einführen. Und dann muss er es nämlich, wenn es der amerikanische Markt tut, dann muss er es nämlich auch für komplett GM einführen. Und die haben nämlich auch ihre eigenen Probleme. Und die haben nämlich auch Probleme, dass ihre ganze Marke nicht funktioniert. Und ja, was heißt, ihre Marke nicht funktioniert? In den US-amerikanischen Märkten oder in dem US-amerikanischen Markt funktioniert das ja schon. Ja, das schon. Aber sie haben ja schon Schwierigkeiten, weil sie waren früher deutlich stärker, als sie es mittlerweile sind. Und sie können sich halt, also sie behaupten sich unheimlich schwierig gegen asiatische Hersteller zum Beispiel. Die Asiaten werden in den USA immer stärker. Ja. Und das tut ihnen weh. Ich meine, wenn du mal mittlerweile Detroit anschaust, vor 60 Jahren war Detroit einfach, war das die Utopie, das war das die schönste Stadt in den USA. Mittlerweile will da keiner mehr wohnen, weil das einfach nur widerlich ist. Wobei es sich jetzt wohl die letzten Jahre wieder ein bisschen gefangen hat. Also das, was du sagst, das kennt man natürlich, diese Es fängt sich dadurch, dass natürlich irgendwie so die Bohäme Künstlerkultur immer dahin zieht, wo es halt billig ist. Ja, ein bisschen abgefuckt, weil du halt ist, irgendwo total abgefuckte Industrielofts für keinen Cent kriegst. Ja, ja. Und dann wird's wie New York war ja in den 80er ähnlich. Ja. In den 70ern. Zumindest gewisse. Wurde es halt kaputt gemacht. Hell's Kitchen und genau. Und dann wurde es halt gut und jetzt ist es wieder total hip und jetzt ist es teuer. Jetzt ist jedes Drecksloch teuer. Aber entscheidend ist ja, du hast ja bei so einer Industrie immer eine Lobby. Und wenn ein Markt sowas einführen will, dann muss es die Politik machen. Und die Politik macht das dann nur, wenn nicht irgendwie totaler Gegenwind von der Industrielobby kommt. Ja, ja, ja. Und ich glaube auch nicht, dass die amerikanische Autoindustrie total Bock drauf hat, super harte Regularien einzuführen für ihre Pickups mit V8-Motoren. Insofern, warum würde jetzt der amerikanische Markt sagen, wir führen die härtesten Regularien auf der ganzen Welt ein, obwohl sie eigentlich mit die am höchsten verbrauchsstarksten Autos produzieren? Warum sollten sie das? Weil Facebook und Google und Apple ordentlich Lobbyismus betreiben. Ja, wenn, wie gesagt, der Lobbyismus, ich habe ich gerade gesagt, der gewinnt, ja. Also wenn der Industrielobbyismus von der Automobilindustrie stärker ist, ja, wird nichts getan. Wenn ein anderer Lobbyismus stärker ist, weht der Wind aus einer anderen Richtung. Aber das ist, glaube ich, das, was Jens gerade sagt, Google, Apple, Tesla, ich glaube, das ist eigentlich die Challenge der deutschen Automobilhersteller. Ja. Wie stellen sie sich technologisch auf, damit sie langfristig, was das Elektromobil betrifft, wettbewerbsfähig sind? Ich persönlich bin der Meinung, dass die das schon erkannt haben, dass sie dann einen ganz starken Wettbewerber in Tesla haben und dass sie auch, dass da potenzielle neue Konkurrenten auf den Markt kommen, die aus ganz anderen Geschäftsbereichen kommen. Die Frage ist halt, sind die großen deutschen Hersteller in ihrer Organisation agil genug, um da wirklich den Turnaround zu schaffen? Und über was für einen Zeitraum sprechen wir da? Wie schnell kommt es wirklich so, dass wir in größeren deutschen Städten nur noch Elektromobile zulassen? Reden wir da, da tue ich mich echt schwer, reden wir darüber, dass wir in 5 Jahren in der Münchner Innenstadt nur noch Elektroautos zulassen? Geht es denn jetzt um das Thema Elektroauto oder geht es eigentlich um autonomes Fahren? Also ich glaube, Elektroauto ist nicht das Problem. Nee, es ist Grundtausch. Es ist, weil da sind wir. Ich glaube, das Problem ist die Digitalisierung. Nee, wir sind nach wie vor bei dem Lobbyismusproblem. Du hast doch keine Chance, in einem Land wie Deutschland sowas einzuführen, solange nicht die Industrie auf dem Stand ist, dass sie sagt, wir spielen da mit. Solange die da nicht mitspielen, hast du keine Möglichkeit, Gesetzeslagen hinzukriegen, die sagen, in der Innenstadt lasse ich keinen privaten Verkehr mehr zuständig. Ja, das stimmt schon, was du sagst, Joe. Keine aber Chance. Ich glaube einfach, was heißt denn, ich lasse keinen privaten Verkehr mehr zu? Das brauchst du doch gar nicht. Nein, aber du kannst auch selbst Elektrofahrzeuge oder sonstiges lässt du nicht mehr zu, solange es nicht genügend, also solange die Automobilindustrie in Deutschland nicht sagt, wir sind damit einverstanden, dass ihr das tut, wird es nicht passieren. Nee, das sehe ich anders. Nee, aber ich glaube, wie man so schön sagt, da wird es so einen Technology-Push geben und wenn dann einfach in den USA oder in anderen Märkten sich gewisse Technologien durchsetzen, wie zum Beispiel autonomes Fahren und dass das so günstig wird, dann wird einfach die Nachfrage danach durch die Konsumenten so hoch werden, aber stopp, dass da einfach gar keine Lobby mehr dahinter kommt. Aber günstig wird es doch meistens erst dadurch, dass die Nachfrage so hoch ist, dass du es günstiger produzieren kannst. In dem Moment. Ja, aber dann in dem Moment, wo du dich durch Städte mit autonom fahrenden Autos bewegen kannst. Ja. Da sage ich dir aber. Aber das musst du erst hinkriegen. Wenn das ist ja das gerade, was der Kai gesagt hat. Die Frage ist sozusagen, ab welchem Moment ist das technisch möglich? Und ich glaube, in dem Moment, wo das technisch möglich ist und funktioniert und wir sehen, dass in San Francisco irgendwie Hunderte und Tausende von Leute mit autonom betriebenen Autos sich von A nach B bewegen, da dauert das keine 3 Jahre mehr und du wirst meines Erachtens eine Marktdurchdringung, also Markt im Sinne von Anteil an Individualverkehr in Großstädten wird 90% autonomes Fahren sein. Da bin ich. Ich habe da nichts dagegen. Das ist vollkommen in Ordnung für mich. Meiner Meinung nach ist es aber, du musst trotzdem muss immer Gesetzeslagen dafür her. Und aber in dem Moment, wo 80 Millionen halt Privatpersonen in Deutschland das wollen, ja, da kannst du so viel. Aber das passiert nicht. Das passiert. Nee, weil entscheidend ist, dass sowas ist nur interessant für große Städte. Und davon, du hast ja auf dem Land, hast du kein Interesse an solchen Dingen. Das kommt drauf an, wann es ist. Ja. Überleg mal, was du dir für Scheißgeld sparen könntest, wenn du in Heimhausen wohnst, keine S-Bahn hast, der Bus nur 3-mal am Tag fährt und du pro Familie mindestens 2 Autos brauchst. Wenn du das ablösen könntest durch autonomes Fahren auf Knopf. Also sozusagen, ich rufe mir mein autonom agierendes Gerät. Das und bedeutet aber 30 Sekunden steht es vor der Tür. Das ist eine total geile Vorstellung, aber das ist schon ein bisschen utopisch, weil diese Verfügbarkeit musst du natürlich auch erstmal zur Verfügung stellen. Aber das ist überhaupt kein Problem. Und jeder hätte da natürlich Bock drauf. Autos sind nur zu 10% ausgelastet. Ist richtig, aber trotzdem musst du diese Verfügbarkeit erstmal schaffen. Und finde mal ein Unternehmen, das so viel Kapital frei macht. Apple, Google. Selbst die haben nichts. Apple macht in einem Quartal so viel Reingewinn, dass die können nicht auf einen Schlag komplett Deutschland mit Elektroautos versorgen. Was glaubst du denn, was so ein Elektroauto wirklich an Produktionskosten ist? Nein, aber das ist nichts anderes. Entscheidend ist, du musst ja, wenn das, wovon du da sprichst, da kannst du dir kein Risiko erlauben, ja? Also wenn du so viel Kapital in die Hand nimmst und im Endeffekt funktioniert es dann nicht. Was heißt, funktioniert es nicht? Du weißt, entscheidend ist, und aus unternehmerischer Sicht kommt da jetzt nicht einer her und sagt, übrigens, wir verschulden unser gesamtes Unternehmen jetzt auf alles. Du brauchst nicht verschulden. Und du bindest Kapital. Nein, aber Bau doch erstmal so viele Autos. Wie lange du brauchst, bis alles organisiert ist. Du brauchst der Service, den ganzen Schrott. Das muss alles überall organisiert sein. Das muss alles da sein. Ja, aber da ist doch überhaupt nichts mehr drin, Joe. Nein, aber das Auto ist das Entscheidende. Die gleiche Diskussion hatten wir auch mit unserem anderen Kollegen da. Funktioniert nicht. Doch, ich glaube schon, dass ob das jetzt so wird Commodity. Ob das jetzt so wird, so wird's nicht. Ich sage auch, das wird erst in Großstädten kommen und wird dann ausgerollt. Davon bin ich auch überzeugt. Ja. Aber das ist der Punkt. Der Punkt vom Jens ist ja ein ganz wichtiger. Was macht denn heute ein Auto teuer? Warum kostet denn ein 2er BMW 50.000 Euro oder 40.000 Euro? Weil da viele Sachen drin sind, die Lifestyle ausmachen, die Individu-Image ausmachen. So. Sag ich doch. Aber die komplex sind. Aber Joe. Und zwar Hardware-komplex. Wenn jetzt du, sag ich mal, kein eigenes Auto mehr hast und das Ding ist einfach nur noch wie ein Taxi für dich, dass du anrufen kannst. Finde ich super. Dann ist doch scheißegal. Genau, dann sagst du einfach, gib acht, aber dann sagst du, was muss denn das Auto dann können? Ja. Das Auto muss einfach einen Sitz haben, weil du wirst ja mit dem Ding, wirst du ja nicht irgendwie 4, 5, 6 Stunden fahren. Wenn du mir jetzt sagen würdest, guck dir mal dieses autonome Auto an von Google. Das sieht ja aus wie früher ein VW Käfer oder noch mehr. Aber scheißegal, wenn das nicht morgens, weil beschissener als so ein Fuckbus, mit dem ich jetzt morgens manchmal zur Arbeit fahre, kann es ja gar nicht sein. Das ist richtig, aber trotzdem nach wie vor hast du da mit denselben Marktgesetzen zu kämpfen wie mit jedem anderen. Nein, gerade eben nicht. Nein, doch, hast du. Wenn einer damit anfängt, fängt ein anderer damit an. Was machst du dann? Du machst dein Auto fancier. Doch, ganz nein, natürlich. Nein, und das Auto ist keine Hardware mehr dann, sondern das Auto ist dann Software. Aber trotzdem. Aber Joe, du kaufst ja gar kein Auto mehr, du kaufst ja die Dienstleistung. Ja, aber genau damit lebe ich ja jetzt momentan. Ich habe mein Auto abgeschafft, weil ich mitten in der Stadt wohne und keins mehr brauche. Ich benutze 3 verschiedene Carsharing-Systeme und am liebsten benutze ich das. DriveNow. Ja. Weil es BMW ist. Weil ich da einsteige, es riecht gut, ich habe jeden Schnickschnack drin und irgendwie macht es Spaß. Du musst es aber noch selber fahren. Ja, aber selbst wenn... Selbst ja, aber das wenn, ist das Entscheidende. Wenn, ja, aber weißt du, was dann passiert? Marktgesetze. Ich habe zwei autonome Autos zur Verfügung. Ja. Egal, ob das jetzt einen Elektromotor drin hat oder sonst irgendwas. Scheißegal. Ich muss nicht mehr lenken. Das eine bietet mir Pac-Man, das andere bietet mir Mario Land. Sag mir mal die Argumentation, warum dir das eine Pac-Man und das andere nicht Pac-Man entscheidend sollte. Ist, dass die Marktgesetze bedeuten, ich muss aufrüsten, weil ich mich gegen den anderen behaupten muss, damit die Leute da einsteigen. Ja, aber wie willst du dich aufrüsten? Wie auch immer. Das ist eben genau der Punkt. Es geht nicht ums wie auch immer, sondern es ist, aber du musst es ist eine sehr spezifische Fragestellung. Richtig, aber du musst was bieten. Ja, aber dieses Bieten... Und irgendwer wird was bieten. Aber dieses Bieten ist kein Hardware-Bieten mehr. Das heißt, das Bieten ist keine Frage von... Genau, das ist für die Hersteller nicht mehr teuer. Weißt du nicht, je nachdem, wie sich's entwickelt. Schau dir Netflix an. Ja, aber du weißt nicht, wie sich's entwickelt. Was hat Netflix gemacht? Netflix hat im Grunde genommen eine Branche, die seit 40 Jahren immer das Gleiche gemacht hat, mit einem Schlag vollkommen revolutioniert. Und zwar nicht, weil die irgendwie günstiger geworden sind, sondern weil die digitalisiert haben. Also, was passiert dort? Videotheken, früher VHS-Video, dann irgendwann mal DVD, dann mal Blu-ray, sind abgelöst worden durch eine Digitalisierung eines Dienstes. Und dem Dienst, der hat null variable Kosten. Ja? Netflix ist es scheißegal, ob du einen Film einmal runterlädst oder 1 Milliarde Mal downgeloadet wird. So. Für eine Videothek ist das ein Problem, weil die haben die physischen Sachen. Das heißt, die haben hohe variable Kosten. Was macht Netflix damit? Die gibt die niedrigen variablen Kosten direkt an den Kunden weiter. Das heißt, du könntest theoretisch unendlich, also nicht theoretisch, aber du könntest im Grunde genommen jede Minute deines Tages damit verbringen, für 7,99 € im Monat Netflix-Filme zu gucken. Ja, ja. So. Aber was macht der Markt daraus? Was passiert? Es gibt keine Videotheken mehr. Nee, das ist richtig. So, und genau das Gleiche wird passieren mit Autoherstellern. Nein, aber davon spreche ich ja nicht. Ich spreche ja nicht davon, dass ein Netflix sich gegen die Videothek behaupten muss, so wie sich ein autonomes Auto gegen BMW behaupten muss, sondern ich spreche davon, wie behauptet sich Netflix gegenüber Hulu oder wie behauptet sich ein autonomes Google-Fahrzeug gegenüber Amazon Prime. Das ist der Punkt. Und dann musst du aufrüsten. Und, bedeutet, und was ist das Differenzierungsmerkmal? Bietet dir die besseren Filme. Der eine bietet dir die bessere App oder sonst was. Also du musst, da musst du... Aber das ist Software und das ist nicht mehr genau der Punkt. Komplexität. Und deswegen ist es keine Frage des Preises. Ist keine Hardware, aber du weißt nie, worauf sich hin entwickelt. Weil vielleicht ist es dann doch wieder Hardware, weil der eine baut einen Massagesitz ein und der andere baut auch noch einen besseren Massagesitz. Würdest du nicht machen? Würdest du als Kunde überhaupt gar nicht nachfragen? Der eine baut dir irgendwie einen automatischen Blowjob-Bereiter mit rein oder sonst irgendwas. Das würdest du aber als Kunde nicht nachfragen. Ist richtig, aber du bietest irgendwas an, um es besser zu machen, zu behaupten. Aber wenn das für dich als Unternehmen Netflix keinen auch. Effekt hat, dann wirst du es auch nicht anbieten. Genau, wenn es keinen Effekt hat, aber das teste ich natürlich aus. Ja, aber was hindert denn den anderen Konkurrenten, das nicht auch so zu machen? Das also ist bei Autos so. Meine du kannst jetzt nicht sagen, irgendwie, dass der Subaru technisch bedeutend schlechter ist wie der BMW. Warum? Ist er nicht. Warum? Der macht ja genau, die bauen ja alle, jeder, wenn der eine Rückfahrkamera einbaut, baut der andere eine Rückfahrkamera ein. Ja? Entscheidend ist, warum verkauft sich der eine teurer als der andere, ist das Image. Richtig, das hast du bei Streaming hast du das natürlich nicht mehr. Weil richtig, genau, weil es dir nicht gehört. Ja, weil es dir wurscht richtig, ist. Genau. Ja? Und so wird das doch bei Autos auch sein. Ja, aber du musst trotzdem die Marktgesetze einhalten und die bedeuten, ich muss mich aber gegenüber meinem Mitbewerber behaupten und ich muss irgendwas bieten. Warum? Das Bieten ist vielleicht ein neues bieten, es ist ein anderes bieten, aber du musst was bieten. Wenn du nicht, wenn du aufhörst, was zu bieten. Sehe ich nicht so. Ich sehe nicht, dass Facebook mir als mir dem Kunden gegenüber irgendwas bietet. Weil er keine Konkurrenten momentan hat. Richtig, genau. Und warum hat er keine Konkurrenten? Weil er alle ausgetrickst hat. Nein, weil er keine variablen Kosten hat. Na, das glaube ich nicht. Entscheidend ist, weil du in gewissen Segmenten hast du halt Schwierigkeiten. Die kapitalstärkste Firma wird die Plattform für autonomes Fahren bieten. Ich habe nichts dagegen, dass es so ist. Und da wird es keine Konkurrenz mehr geben. Das glaube ich aber nicht. Weil die sich nicht voneinander differenzieren können. Ja, weil die Differenzierung... Aber nach wie vor, wenn du das vergleichst mit diesen Videoportalen zum Beispiel, die machen ja genau das. Die bekämpfen sich trotzdem weiterhin. Es gibt nur Netflix. Nein, es gibt nicht. Es gibt Amazon Prime und es gibt Hulu und es gibt noch irgendwie was anderes. Amazon Prime ist aber was anderes. Wieso denn? Das ist doch nach wie Amazon vor. Prime ist dran geflanscht. Ja, ist richtig. Aber an die Firma Amazon. Ist richtig, aber sie verkaufen es ja trotzdem als ihre Videoplattform. Und die Leute melden sich aber dort an. Aber die differenzieren sich doch nicht von Netflix. Natürlich. Nein, du kannst exakt, also das Einzige, pass auf, die einzige Differenzierung ist jetzt das Selbstproduzierte. Ja, der selbstproduzierte Content. Ja, aber den hat ja Netflix auch. Den hat ich sage ja, da unterscheiden die sich, weil die sozusagen dann exklusiv sozusagen in ihre Richtung losgehen. Aber einer fängt, aber das ist ja Marc gesagt, aber ich mache jetzt exklusiven Content, den kriegt ihr nur bei mir. Dann sagt der andere auch, ich mache exklusiven Content, den kriegt ihr nur bei mir. Wenn er ist, ich mache jetzt mal exklusiven Content, es gibt nur das Bier. Ja, das ist richtig. Entscheidend ist, was ich nicht glaube, ist, dass es da irgendwie was Neues gibt, sondern das ist genau wie in jeder alten Industrie genauso, wie bei den Autos auch. Nein. Ich mache das jetzt, das habt ihr nicht. Dann macht der andere das auch. Niemals. Dann mache ich das Nein, jetzt auch. Nein, die Marktgesetze ändern sich. Nein, so ein Quatsch. Also ganz ehrlich, wenn du jetzt meinst, dass das auf einmal sich total ändert. Ich glaube, ich bin da. Warum gibt es denn keine Suchmaschine neben Google? Weißt du, wann sich Marktgesetze ändern? Marktgesetze ändern sich nur, wenn sich Menschen ändern. Also wenn Menschheiten sich ändern. Und das glaube ich... Ja, oder Technologie. Nee. Biskwa, jetzt lass dich nicht immer ablenken da. Ja. Also das muss ich jetzt schon mal sagen, Kai. Was, ja? was chattet denn der eigentlich die ganze Zeit? Alles gechattet, ja. Ja. Du bist doch wieder auf der Suche nach Nacktbildern von Miley Cyrus. Nee, ich glaube, der hat ein neues Gspusi. Gspusi? Ja, weil der nämlich hier immer am Chatten ist. Ja, das hat er nämlich früher nicht. Und nee, das hast du nicht mitbekommen. Das nicht weißt gesehen. Du überhaupt ja, stimmt, nicht. Ja? Ja, stimmt. Stimmt. Wir haben es einfach nur nicht gesehen. Um es für die Hörer aufzuklären, ich war mal gerade ums Eck. Deshalb war ich so ruhig, weil ich mal pinkeln musste. Das hast du gar nicht mitbekommen, oder? Doch, klar, das haben wir schon. Also, wir trinken jetzt erneut ein Bier von der Max-Brauerei. Ja. Diesmal die Hopfenschweinerei. Gibst du mir nochmal das Glas? Ja, ihr seid mir irgendwie zu laut heute. Also, wir sollen jetzt riechen. Ja. Tropische Früchte. Echt? Oh. Ich weiß nicht so richtig. Oh. Ja, dann Prost. Nicht jetzt von Saufen, erstmal anstoßen. Nur ein Schwein trinkt dann. So viel Zeit, ja. Prost. Zum Wohl. Oh, ich kann nichts mehr trinken, ey. Aber das finde ich jetzt nicht so schlecht. Das finde ich jetzt auch deutlich besser als den... das IPA. Ich sage ja, das IPA, das war schon gekippt. Ich glaube fast. Ah, nee, warte. Aber hier kommt auch noch mal dieses... Nee. Ja, aber nicht in dem... Nee. Das finde ich jetzt nicht so schlecht. Vielleicht ist das einfach deren Stil. Vielleicht. Nee, das ist aber nicht so. Vielleicht haben die so ein bisschen Spülmittelrückstand. Ich muss das Ganze ja auch bei Facebook immer dokumentieren, ja, so Bilder hier. Bei Instagram, ja. Instagram. Also Jens, um nochmal zurückzukommen. Ich habe absolut nichts dagegen, wenn in den Städten ausschließlich irgendwelche Kabinen rumfahren, in die ich reinhüpfe und dann irgendwo wieder raushüpfe. Weil ich persönlich habe kein Auto mehr und ich denke immer mal wieder, weil meine Frau, wenn wir irgendwie mit den zwei Kindern unterwegs sind, ab und zu mal sagt, naja, wenn wir dahin fahren, dann ist es schon gut. Aber dann sagen wir beide wieder, aber eigentlich machen wir das nur dreimal und dann steht es nur rum. Also eigentlich braucht man sowas nicht. Ja. Und ehrlich gesagt, ich bin genau der Meinung. Und ich lebe jetzt seit fast 2 Jahren ohne Auto. Ja. Und lebe damit sehr gut. Mhm. Mit eben Carsharing. Ja. Und wenn das alles automatisiert geht, ist es noch viel geiler. Und ich bin ja sowieso einer der Meinung, ich würde in der Stadt sowieso den ganzen Individualverkehr verbieten. Ja, komplett verbieten. Siehst du. Weil wenn ich mit dem Fahrrad in die Arbeit fahre, dann sehe ich, wie extrem vollgestopft die Stadt ist und überall ständig vor den Ampeln sich alle quälen und nur schrittweise vorgehen, weil alle irgendwie von zu Hause ins Büro in die Garage fahren und von der Garage wieder zurück. Mhm. Wie albern ist das? Und dafür brauche ich dann einen 7er BMW. Dafür, dass er eigentlich immer nur... Ist ja egal, und wenn es ein Peugeot 206 ist. Ja. Nee, was noch viel geiler ist, das ist bei uns vorm Büro steht nämlich immer ein Range Rover Defender. Die Defenders, die kennt die ja, das sind die alten, ja? Ja, das sind die ganz alten. Ja, aber die gibt es auch in der Neuauflage. Ja, sind, aber die ist jetzt abgeschafft worden. Die schauen nur alt aus, sind aber nagelneu. Das ist so richtig noch mit genietet. Ja, aber gibt es jetzt nicht mehr. Und der hat sogar einen Schnorchel am Motor dran. Schnorchel brauchst du im Motor eigentlich nur, wenn du Flüsse durchquerst. Also jetzt muss man mal, ich bin ja Auto. Das finde ich einfach nur, da musst du überlegen. Ja, das ist halt albern, ja. Fährt, ja, von zu Hause bis vor seinem Büroparkplatz mit seinem Schnorchel-Defender. Ja, das ist natürlich Quatsch, aber das ist genauso wie, ein gutes Beispiel ist die Mercedes G-Klasse. Ja. Mercedes G-Klasse ist das am längsten gebaute Automobil der Automobilgeschichte. Das ist jetzt der Jäger-Benz. Der Jäger-Benz, das geht jetzt, glaube ich, ins 39. Jahr, dass das Ding gebaut wird. Mhm. So, und die wird eigentlich mehr oder weniger jedes Jahr vom Design her, also die Karosserie ist die gleiche. Ist so ein Kasten. Verkauft sich aber ohne Ende und ist das Auto mit der mit Abstand höchsten Rendite für Mercedes, weil das Ding in über 50% aller Bestellungen als AMG-Ausführung genommen wird. Ja. Und die G-Klasse mit einem V12 und 600 PS oder noch mehr PS ist das teuerste Automobil, was Mercedes im Line-Up hat. Das Ding kostet 290.000 Euro. Das Ding hat eine Aerodynamik von einem Backstein. Ja, klar. Es ist ja ein Backstein. Ja. Und verkauft sich wie blöd nach Russland, Abu Dhabi und so weiter. Mhm. So. Also, da sind wir wieder bei diesem Thema Auto als Image und irgendwie. So, und ich bin ja ein gutes Beispiel. Ich bin jetzt ja momentan so mein eigenes Versuchskaninchen. Ich war ja jemand, der seit Jahren in der glücklichen Situation war, dass ich immer relativ schöne Autos als Dienstwagen hatte, die ich mir aussuchen konnte und auch sehr, sehr, sehr viel Kilometer im Jahr gefahren bin. Also irgendwie jenseits der 50.000, teilweise bis zu 75.000 75.000 Kilometer im Jahr. Und jetzt mit dem Wechsel nach München und dem Jobwechsel habe ich jetzt zunächst mal in der Probezeit erstmal keinen Anspruch auf einen Dienstwagen. Mhm. Also es wird erst einen Dienstwagen, kann ich bestellen, wenn ich denn die Probezeit überstehe. Wovon ich jetzt mal zumindest mal ausgehe. So. Du musst noch eine Probezeit bestehen. Ja, das musst du ja immer, wenn du einen neuen Job antrittst, hast du immer eine Probezeit. So. Mhm. Und dann habe ich schon zu Jens gesagt, wie wird das denn werden? Mhm. Ja. Betrifft, und ich merke jetzt so, ich habe jetzt seit knapp 2 Wochen kein Auto mehr und mir macht es überhaupt nichts aus hier in der Stadt. Gar nichts. In der Stadt ist auch echt gar nichts. Wurscht. Also mich nervt das jetzt manchmal momentan. Ich bin ja meistens unter der Woche unterwegs, bin gar nicht in München, aber jetzt heute zum Beispiel war ich im Büro. Jetzt ist hier die Verkehrsanbindung für mich, um Büro zu kommen, nicht so super, weil das Büro ist Schwanthaler Höhe. Mhm. Da muss ich mit dem Bus, und jetzt ist momentan hier die Bushaltestelle in der Nähe von mir, die ist gesperrt, weil hättest irgendwie Umbau. Du halt eine Wohnung an der U-Bahn gesucht. Ja, ich wollte halt lieber eine Wohnung am Wasser haben, an der Isar. So. Aber trotzdem stelle ich mir jetzt die Frage, wir hatten heute die Diskussion so im Büro, weil die Kollegen, mit denen ich da heute zusammensaß, die sind so einem Bereich, der sich viel mit der Automobilwirtschaft beschäftigt. Mhm. Und das sind halt auch alles so Autonerds, so genau wie ich. Und dann ging es, ja, was holst du denn für ein Auto? Mhm. Und bla bla bla. Ja, und hier, der neue M2 ist rausgekommen, bla bla bla bla bla. Und ich bin echt mal gespannt auf mich selbst, ob ich wirklich sage, dann, wenn ich dann die Möglichkeit habe, wieder einen Firmenwagen zu nehmen, ob ich sage, nee, das mache ich nicht. Mhm. Ich gehe jetzt ohne Auto. Mhm. Weil mir wenn du es eh kriegst, eigentlich. Naja, du musst, das kostet ja richtig Geld. Das naja, darfst du ja nicht musst, vergessen. Aber du musst es ja nur, du musst ja nur die ja, Steuer. Ja, aber trotzdem. Ja, ja, klar, wir reden ruckzuck, je nachdem, was das für ein Auto ist, ja, reden wir über 300, 400, 500 Euro im Monat. Ja, ja, klar, aber das lohnt sich halt nur, wenn du dann selber auch kein Auto fährst, ja, weil ansonsten. Wie, wenn, zahlst, das, wenn du selbst. Ja, wenn du privat eins liest, dann kostet ja auch wieder so. Ja, ja, genau, so klar. Ja, ja, klar. So. Also für mich ist jetzt halt die Frage dann, rein jetzt hier für die Stadt würde ich überhaupt nie ein Auto mehr kaufen. Mhm. Es ist halt die Frage, nutzt du das Auto ausreichend am Wochenende, um in die Berge zu fahren etc., um nach Hause zu fahren in meinem Fall, ja, damit dieser Betrag sich monatlich rechnet. Mhm. Oder, und das ist halt bei mir der ganz schwierige Aspekt, den ich nicht so abwägen kann, wie emotional gebunden bin ich an so ein Auto? Das ist eher das Problem. Dass ich sage, ey, das will ich haben. Ja? Ja, und vor allem, wir haben da halt schon die Möglichkeit, uns auch mal ein bisschen fancy Auto rauszulassen, wo ich dann sagen würde, ja, dann macht es mir einfach Spaß schon. Das ist ja geil, so da rein sitzt, dann hat die Kiste halt 300 PS und dann macht das halt auch mal Spaß zu fahren. Ja, aber ja, auf jeden Fall. Aber in der Großstadt ist es halt eigentlich, und das merke ich halt jetzt, ich vermisse es null. Also ich vermisse, also jetzt ist es ja auch noch relativ kurz, wahrscheinlich in 2-3 Monaten würde ich sagen, ja, ich würde jetzt schon mal wieder gerne ein Auto fahren, aber so fürs Tägliche, ich genieße das so, dass ich mit dem Fahrrad überall hinkomme, dass ich überall hinlaufen kann und ich hätte auch überhaupt kein Problem, selbst wenn ich ein Auto besitzen würde, dass die sagen würden, okay, du darfst das Auto nur nehmen und darfst damit aus der Stadt rausfahren und darfst einmal reinfahren und dann musst du es aber abstellen, das wird irgendwie kontrolliert. Hätte ich überhaupt kein Problem mit. Warum? Also ich glaube, diese emotionale Komponente ist nach wie vor einfach eins der wichtigsten Dinge, die beim Autokauf oder Nichtkauf entscheidend ist. Also, weil alles andere, wenn du mal nüchtern betrachtest, wie viel es benutzt wird und wozu überhaupt, total albern. Ich hatte früher auch eine Karre 265 PS, hat total Spaß gemacht zu fahren, bestimmt. Also bevor ich entschlossen habe, kein Auto mehr zu haben, stand es ein Jahr fast ausschließlich rum, weil ich ein frischen Kind gekriegt habe. Ja. Das waren zwei. Ich muss gerade sagen, geboren haben. Ja, es waren zwei Sitzer, also drei Leute sind eh nicht mehr reingegangen. Ja. Und eigentlich bin ich mitten in die Stadt gezogen, U-Bahn vor der Tür, Trambahn vor der Tür und Bus vor der Tür. Ich habe es nicht mehr gebraucht. Und morgens zu fahren hat mich eh immer gestresst. Immer. Ja, ja. Ich habe mich aufgeregt. Also, was hast du da davon? Ich habe das gemerkt. Und dann, was willst du mit einer Karre, die schnell fahren kann, aber du kannst eigentlich nicht damit fahren? Ja? Also, wozu das Ganze? Und dann überlegst du dir, wie viel kostet dich das Ding eigentlich? Ja. Versicherung, Anschaffungskosten, Reparaturkosten, sonstiges. Bla, bla, bla. Oder Wertverlust. Ja, genau. Ja. Und im Endeffekt, wenn du dir überlegst, wie viel du davon eigentlich theoretisch Mieten, Carsharing im Jahr machen kannst, also egal, also dann kein Problem, weg damit, brauchst du nicht mehr. Also das war auch so, wo ich dann, da bin ich, war ich übers Wochenende hier, das war kurz bevor ich dann fest hier runter bin, hatte hier schon die Wohnung und ja, genau, das war glaube ich der Montag, genau, dem letzten Montag irgendwie im September und dann bin ich mit meinem Auto, mit meinem damaligen, hochgefahren in die Heimat und bin halt morgens um 8 Uhr hier irgendwie los und habe ich ungelogen, um aus München rauszukommen auf die A9, ich glaube, ich habe 30 Minuten gebraucht. Die Uhrzeit ist die Hölle. Ich hätte gedacht, bescheuert, ja, nur im Stau gestanden. Hier die Wittelsbacher hoch, Stau. Zwischen halb 8 und halb 10 oder 10 hast du auf jeden Fall überall immer nur Stau. Das ist die absolute Hölle. Ja, aber ich habe mir gedacht, das kann doch gar nicht sein aus der Stadt raus, ja. Und da sage ich halt, da bist du halt einfach mit dem Radl oder mit den Öffentlichen im Normalfall deutlich besser. Klar. Wobei ich jetzt die Woche war ich viel mit dem Zug und so unterwegs. Und da bin ich erstmal von der Bahn richtig fett verarscht worden. Ja. Ja, da, Rückweg aus Stuttgart zurück am Montag hatte ich erstmal schön 1,5 Stunden Verspätung, war dann irgendwann um 12 Uhr hier, ja. Gut, ich glaube, insgesamt Reisen oder so halt Strecken hinter sich bringen ist immer scheiße. Ja, ja. Aber wenn du in der Stadt wohnst und in der Stadt arbeitest, dann ist es halt einfach meistens total unpraktisch, von A nach B mit dem Auto zu fahren. Ja, ja, definitiv. Das ist einfach, das macht wenig Sinn, weil du hast meistens das Problem, entweder stehst du im Stau oder wenn du keinen Parkplatz im Büro hast und vor der Haustür, dann bist du in beiden Fällen mit Parkplatzsuche beschäftigt. Ja. Und das macht keinen Sinn. Nee, das ist einfach nervig, ja. Einfach nervig. Okay, du hast Pech. Warum habe ich Pech? Hier gibt es in der Nähe so gut wie keinen Stadtautoparkplatz. Aber ja, aber dafür steht Drive Now. Drive Now steht stehen eigentlich meistens irgendwie zwei bei mir vor der Tür. Jedes Mal, wenn ich abends nach Hause komme, stehen zwei Drive Nows vor der Tür. Also Drive Now macht echt Spaß, weil die Verfügbarkeit ist echt gut. Ja. Und ja. Ich fahre die jetzt schon seit 2 Jahren und die sind immer besser geworden. Habt ihr eigentlich da mal, ich muss jetzt morgen unbedingt mal zum Stachhaus, ich muss mir mal meine Driver-ID abholen, weil das habe ich noch nicht gemacht. Habt ihr schon mal das gemacht bei Drive Now, dass ihr... Oder Joe, hast du es schon mal gemacht? Es gibt ja mittlerweile auch die Möglichkeit, normalerweise zahlst du ja minutenbasiert. Ich gebe, glaube ich, irgendwie 27 Cent oder 31 Cent pro Minute. Ja, je nachdem, was du für eine Karre fährst. Genau. Aber du kannst ja auch so mal Minutenpakete kaufen. Ja. Oder du kannst sogar sagen, ich will heute mal für 8 Stunden so eine Karre haben. Ja. Hast du das sowas schon mal gemacht? Es gibt so 24-Stunden-Pakete. Also wenn du mal länger unterwegs bist, dann macht das schon Sinn. Ja. Und dann ist es auch zu der Konkurrenz, die eher so auf langfristiges Mieten ausgelegt ist, ist es total konkurrenzfähig. Okay. Und auch eigentlich gut vom Preis her. Und der größte Vorteil von DriveNow ist im Vergleich zu vielen der Konkurrenten, es gibt ja nicht so viele, ist, dass du total ortsunabhängig bist. Du kannst es nehmen, abstellen, egal wo es ist, egal, komplett. Ja, du musst dann das darf nicht im Parkverbot stehen oder sonst was. Ja, gut, aber selbst das, also wenn es Kurzzeitparken ist, kannst du bei DriveNow komplett ignorieren, weil die Fluktuation so hoch ist, dass das Auto auf jeden Fall in der nächsten Stunde weggefahren wird. Also das ist echt super. Okay. Also ich gucke da nicht drauf, ob das jetzt, darf ich jetzt hier nur eine Stunde maximal stehen oder so. Aber jetzt mal, ich bin ja da noch ein bisschen unerfahren. Bei manchen anderen musst du halt irgendwie in der Homezone parken oder sonst irgendwas. Also du musst es da abholen und wieder zurückbringen, da fährst du dann rum. Also aber was sind denn, zum Beispiel, ich habe jetzt mir so die Frage gestellt, wann würde ich überhaupt, also ich hab das jetzt abgeschlossen, mich hat ein Freund geworben und ich muss jetzt noch die Driver-ID abholen, aber ich habe mich gefragt, wann nutze ich denn das überhaupt? Benutzt man schon ab und zu. Ja, aber was sind denn typische Fälle? Also ich würde jetzt sagen, für mich wäre jetzt ein typischer Fall, ich will irgendwie was Größeres einkaufen. Zum Beispiel, ich hätte eine Party und will 5 Kisten Bier kaufen. Nee, so. Würde ich auch nicht mehr machen. Dann würde ich die Rewe bringen lassen. Ja. Genau. So, aber das wäre früher so ein typischer Case gewesen, wo du musst mal was Sperriges kaufen, was Schweres und hast keinen Bock, das vom Rewe 500 Meter hier rüber zu laufen. Ja. Also kannst du streichen, den Anwender. So. Würde ich auch nicht mehr machen. Also seit wir kein Auto mehr haben, wird eigentlich einmal in der Woche werden Einkäufe geliefert. Also vor allem halt das, was früher halt Getränke waren, wird jetzt geliefert. Du bestellst wo beim Rewe dann? Nee, ich bestelle momentan beim Bringmeister. Das ist historisch bedingt. Der Rewe hatte früher schon irgendwie einen Mindestbestellwert von 30 Euro. Der Bringmeister, das Tengelmann, der hatte das nie. Da war es egal. Mhm. Als ich halt zum ersten Mal angefangen habe zu bestellen, dachte ich mir, Mindestbestellwert taugt mir nicht. Ja. Wobei, wenn du überlegst, wenn du halt einen Kasten Wasser, einen Kasten Bier kaufst, so ein bisschen Wissen dazu hast du auf jeden Fall, also 30 Euro kriegst du schnell zusammen. Hm. Bringmeister hat mittlerweile auch einen Mindestbestellwert. Ja. Ich weiß nicht, wie viel der ist. Aber früher hatten die den nicht. Und mit denen hatte ich halt eine gute Erfahrung. Insofern, da kenne ich halt, weil das derselbe Typ, der liefert halt immer. Ja. Insofern, gut, dann kaufe ich halt weiterhin bei denen. Warum auch nicht. Aber ist letztlich Tengelmann dahinter. Ja. Tengelmann ist es, ja. Es gibt, also wir haben jetzt einen neuen Mitarbeiter bei uns in der Firma, der war bei Shopwings, das ist ein Samwer-Unternehmen, als es halt auch irgendwie hier angefangen hat mit diesen ganzen Online-Supermärkten, hat natürlich Samwer auch was aufgemacht, das heißt Shopwings. In Deutschland hat es aber nicht angezogen, wahrscheinlich weil Rewe zu stark war, schätze ich. Okay. Die haben jetzt zugemacht und davon haben wir ihn jetzt bekommen. Und ich glaube, Rewe ist nach wie vor einfach der Platzhirsch und gegen den kannst du dich halt schwer behaupten. Ja. Wie ist das denn preislich? Ja, aber ist das Gleiche, was du im... Jetzt will ich mal ganz kurz dazwischen klatschen, weil das würde mich jetzt echt noch mal interessieren. Joe, wozu brauchst du jetzt ein Auto? Genau, wann nutzt du noch DriveNow? Ich benutze DriveNow vor allem für Dinge, die ich mit den Öffentlichen nur unglaublich schlecht erreiche. Zum Beispiel mein Proberaum von der Band. Mhm. Er ist öffentlich zu erreichen, aber einfach total beschissen. Und es gibt zum Beispiel, wenn ich jetzt heute kein Bier trinken würde, wäre ich wahrscheinlich noch keins getrunken hätte, wäre ich mit Drive noch hergefahren und ich würde auch wieder zurückfahren. Weil wenn ich die U-Bahn wechseln muss und dann auch noch in den Bus einsteigen muss, dann fahre ich mit dem Auto. Nervt's ein bisschen, ja. Ja, nee, dann fahre ich mit dem Auto. Und das ist bei mir mit meinem Bandraum ist es genauso. Und die U-Bahn, die fährt genauso, also der Bus, der fährt so schlecht weg, dass ich ihn eigentlich nicht erreichen kann. Und dann brauche ich 20 Minuten, muss ich warten und bla bla. Also solche Sachen mache ich noch viel. Oder wenn es halt irgendwie spontan ist und da ist es irgendwie offiziell oder sowas. Also solche Sachen. Also ich fahre schon mindestens 3, 4, 5, 6 Mal im Monat fahre ich schon immer noch Auto mit DriveNow. Ja, weil, also das war echt für mich die Frage jetzt auch. Mhm. Also ich hatte bis jetzt nicht den Fall, vielleicht jetzt im Winter mehr, weil jetzt im Sommer habe ich jetzt halt, oder jetzt Herbst muss man ja sagen, habe ich fast alles jetzt immer mit dem Fahrrad gemacht. Mhm. Ja. Und dann ist es eigentlich einerlei, wie weit es dann ist. Ja. Also ich habe ja auch DriveNow und ich nutze DriveNow auch für schlecht erreichbare Sachen, aber ich habe tatsächlich einen Hauptanwendungscase und zwar, wenn es ein Fuck-up mit den Öffentlichen gibt. Mhm. Also beispielsweise die U-Bahn ist ausgefallen und es ist irgendwie nicht klar, wann die nächste U-Bahn kommt, dann zücke ich halt das Handy, schaue, wo das nächste DriveNow-Auto steht. Und ich hatte es tatsächlich schon mal, dass ich dann wirklich innerhalb von 5 Minuten zu Hause war. Mhm. Was dann letzten Endes sogar schneller war als mit der U-Bahn, ja. Aber ansonsten, ich glaube halt, dieser klassische Anwendungsfall von ich brauche ein Auto zum Transport von irgendwas. Mein Gott, wie oft hat man das, ja? Wenn man mal Möbel transportiert, ja. Ja gut, du machst doch jetzt auch, also das was, was der Joe jetzt beschrieben hat, ist ja auch das, was du eigentlich einmal die Woche, glaube ich, nutzt, aber dann nicht DriveNow, sondern Stadtauto, wenn du zum Tennisspielen gehst, in die Peripherie, ja. Ja, so. Und ich, ja. Für mich ist halt jetzt der Punkt, also hier wirklich, ich habe überhaupt keinen Grund, irgendwie weiter rauszufahren mit dem Auto. Außer vielleicht für was zum Einkaufen oder dann halt so Fälle, wie du jetzt beschreibst. Also, dass du sagst, hier öffentliche Verkehrsmittel, fuck up. Mhm. Aber dann ist auch die Frage, wenn das irgendwo ist, wo mehrere Leute davon betroffen sind, dann ist wahrscheinlich so schnell alles an DriveNow-Autos weg, dass du auch dann wieder gelitten hast. Ja, wobei, ja. Also ich hab zum Beispiel bei mir hat es bisher immer gut funktioniert. Ich habe zum Beispiel gestern den Fall gehabt, ich bin mit dem Flieger aus Leipzig zurückgekommen und hab ganz knapp die scheiß S-Bahn verpasst. Siehst du? Und stand dann da irgendwie Viertelstunde dumm rum. So. Jetzt ist das, war das eine dienstliche Reise? Konntest du ein Taxi nehmen? Nö, ich hab dann gewartet. Ich hab dann die S-Bahn genommen. Aber ich weiß zum Beispiel, wir haben auch, und das habe ich mir noch nicht eingerichtet, wir haben auch so einen Firmenaccount für DriveNow. Mhm. Und das wäre jetzt zum Beispiel ein Fall gewesen, da hätte ich gesagt, wahrscheinlich komm, das nächste Mal, wenn es schon eingerichtet ist, hält sich einfach ins Auto, fährst mit dem Taxi. Da habe ich eine DriveNow-Fail-Story zu berichten. Okay. Ich hatte das jetzt zweimal schon, dass ich so spät mit dem Flieger in München gelandet bin, dass der Flughafenbus, der eigentlich für mich die beste Verbindung zum Flughafen ist, weil ich dann wirklich von Terminal bis zur Haustür keine 30 Minuten brauche. Ja. Dass der Flughafenbus nicht mehr gefahren ist, weil der irgendwie nur bis abends um 10:30 oder so dort losfährt. Ja. Und beide Male habe ich mir gedacht, ach cool, bist ja DriveNow-Kunde, DriveNow ist ja am Flughafen draußen. Naja, das Problem ist halt, dass abends alle das dort haben. Keine Autos mehr stehen. Ja, da ist halt vorbei, ja. Genau. Also weil halt einfach alle Leute die halt so ein DriveNow-Auto haben, vom Flughafen in die Stadt abends reinfahren und dann stehst du halt dann da, ja. Das hat mich halt einmal eine Stunde extra Aufwand gekostet. Ja. Ich habe halt gedacht, jetzt cruist du hier schön abends um kurz nach 11 irgendwie nach Hause, stellst das Ding da ab, zack, bumm, fertig. Und dann musst du halt U-Bahn, S-Bahn, was weiß ich, machen. Zack, bumm. Aber das ist so, also mit dem Flughafen habe ich natürlich wenig Erfahrung, aber insgesamt habe ich das Gefühl, dass im letzten Jahr auch die Verfügbarkeit zugenommen hat. Also ich glaube, dass natürlich, ich meine, das ist Sixt und BMW, die schauen halt auch, wie ist es, wie läuft's und wenn sie merken, irgendwie die Verfügbarkeit ist zu gering und eigentlich ist die Nachfrage höher, dann erhöhen sie halt einfach die Flotte. Mhm. Ja, aber die Frage für mich ist dann halt, ist es so, dass das ein Geschäftsmodell für die ist? Also mittlerweile verdienen schon. Die damit Geld? Ja, mittlerweile schon. Schon, ich. Oder? Ja, Also wenn man mal sieht, wie viel die Autos mittlerweile genutzt werden und dadurch, dass ich das Gefühl habe, ich kriege jetzt schneller ein Auto, als ich vor einem Jahr ein Auto gekriegt habe, gehe ich davon aus, dass die Flottenanzahl erhöht wurde. Ja, sonst würden sie das ja nicht machen. Ja. Genau. Wenn sie da kein Geld dran verdienen. Und dann denke ich, dass die das auf jeden Fall gemerkt haben, dass der Markt wächst. Aber sowas braucht halt Zeit. Vor einem Jahr oder vor eineinhalb Jahren gab es sogar noch Zebramobil. Ich glaube, die waren die ersten, die in München angefangen haben. Das war aber halt ein kleines Unternehmen. Das war halt nicht Sixt und BMW. Die haben aufgegeben nach einem Jahr, weil sie es halt nicht geschafft haben. Ja. Aber die können sich halt auch nicht irgendwie ewig lang Verluste leisten. Aber BMW und Sixt, die können halt auch 5 Jahre erstmal schauen, ob es funktioniert und sagen, wir machen mit dem Segment immer Verluste. Die Frage, die ich mir ja stelle, ist, generiert BMW durch Drive Now potenzielle neue Käufer? Dass Leute sagen, schon. Geil, hier ist ja. Ein Mini Countryman, finde ich super, kaufe ich mir. Ja. Hundertprozentig machen sie das auch aus Werbezwecken. Ich glaube, das war von Anfang an, war das auch ein Grundgedanke, weil als ich mich bei Drive Now angemeldet habe, da dachte ich mir auch, naja, klar, die machen da hier ihr Mini-Modell mit Spaßautos, die total alt sind und die sie halt rausramschen. Und dann habe ich angefangen, das erste Auto gemietet, ein 1er BMW, der war nagelneu in Vollausstattung. Also da war alles drin, was du dir vorstellen kannst. Ja, und ich denke mir, wer braucht sowas für 5 Minuten Fahrt oder für 5 Kilometer? Ja? Da brauche ich sowas nicht, theoretisch, ja. Aber die machen das natürlich aus dem Grund, weil du steigst da ein und denkst dir, boah, krass. Ach so, das ist also ein 1er BMW. Ja. Und dann denkst du dir auch, geil, ja, super. Fühle ich mich total wohl hier drin. Gefällt mir. Und ich dachte mir auch, das wären die billigsten Autos, die sie halt zur Verfügung haben. Nee, aber nicht so. Ja. Sondern es sind eigentlich von den kleinen Autos, die sie halt haben, sind es die teuersten. Weil den willst du nämlich dann auch haben. Ja, klar. Und du würdest aber keinen anderen haben wollen. Ja. Weil den bist du schon gefahren, ja? Das ist wie, wenn du in ein Autohaus gehst und der zeigt dir einen. Dann sagst du auch, ja, das war schon schön. Aber wie viel kostet der denn? Ja, der hat noch die Sonderausstattung. Genau, genau. Und dann denkst du, oh, ja, aber das will ich schon haben. Und dann denkst du, ja klar, dann nehme ich das auch. Weil leisten kannst du dir eh nicht, ja. Also in dem Sinn, du kannst ihn nicht bar bezahlen. Insofern denkst du, ach scheiß drauf, nehme ich den drauf. Mei, ob ich jetzt einen Monat mehr oder weniger irgendwie abstottere, ist auch schon egal. Ja. Und so verkaufen die halt ihre Autos. Oder so wurden seit Jahrhunderten Autos verkauft. Ja, das ist auch so krass, ja. Ich werde es nie vergessen, als ich damals mein Auto neu hatte und hatte den dann in der Inspektion und da haben die mir das baugleiche Modell gegeben, aber halt ich hatte die größte Motorisierung, die haben mir gegeben die kleinste Motorisierung, als ich hatte eine ziemlich dicke Ausstattung, da war fast nichts drin. Ich habe gedacht, ey, das ist doch das gleiche Auto. Ja, und dann habe ich mich da reingesetzt und gesagt, Alter, was ist das denn? Das ist doch nicht mein Auto, das ist doch was ganz anderes. Ja, also das ist schon, das sind schon Welten dazwischen, ja. Also das machen sie schon geschickt, ja. Absolut, klar. Also sind wir uns alle darüber einig, der Trend geht weg vom Individualverkehr hin zum, zumindest in der Großstadt. In der Großstadt meiner Meinung nach schon. Aber dieses Imageproblem, das wird immer bleiben. Also du willst schon was darstellen. Du stellst über dein Auto stellst du schon nach wie vor was da, auch wenn du es nicht brauchst. Aber wenn du es dir leisten kannst, dann kaufst du es. Aber die Frage ist halt, ob dann nicht irgendwie du dich dann irgendwie in Zukunft wieder Stärke über andere Dinge definierst. Also die Leute, die sich jetzt heutzutage über ein Auto definieren, die sagen hey, dann habe ich halt, es gibt ein iPhone. Ne? Kein Differenzierungsmerkmal. Nee, aber es gibt schon einen neuen Trend. Also es gibt einen neuen Trend in der Generation. Also ich glaube, dass die jetzigen 15-Jährigen sind da schon auch anders als wir jetzt. Ja. Aber selbst in unserer Generation gibt es schon andere. Also ich kenne es halt von diesen Startup-Leuten, die es geschafft haben. Da gibt es halt so ein bisschen so die Sparte Single Speed statt Turbo. Die einen fahren halt irgendwie ein cooles Fahrrad, das irgendwie 3.500 Euro kostet oder so. Ja. Und die anderen fahren aber einen Porsche. Ja. Also die Trends gibt es nach wie vor. Also da gibt es halt beide Bereiche. Ich glaube, wir sind halt gerade irgendwie so zwischendrin. Da gibt es nach wie vor Leute, wenn sie halt sagen können, ich kann mir einen Porsche leisten, dann kaufe ich mir einen Porsche. Und die sich einen Porsche leisten könnten, die leisten sich aber, weil sie halt Bock haben, eher ein cooles Fahrrad und legen halt keinen Wert mehr auf ein Auto. So ist das wohl. Also ich bin raus aus dem Autothema, absolut. Ja. Das ist für mich hat keine Relevanz mehr. Du hast ja, glaube ich, sogar auch noch nie wirklich persönlich eins besessen, oder? Ja, ich habe mal eins geleased. Also durch so ein Family Leasing von BMW. Aber während der Ausbildung halt irgendwie knapp 2 Jahre. Okay, aber es spielt... Das war alles. Also, aber jetzt so in den letzten 5, 6, 7, 8 Jahren... Nie ein Auto besessen. Nie eins gesessen. Ja, insofern. Ja, ich bin halt, ich habe halt, seit ich 18 bin, immer ein Auto gehabt. Bis auf mal eine kurze Phase. Ich hatte früher auch immer eins, ja. Ich hatte auch, seit ich 18 bin, immer ein Auto. Bis jetzt eben vor 2 Jahren. Seitdem habe ich keins mehr. Aber mir geht's irgendwie nicht ab. Ja. Mir geht's echt nicht ab. Man braucht sie. Das kann was. Ich denke mal wieder an die Zukunft. Durch Maschinen ersetzt werden Astronauten, Bankdirektoren, Bibliothekare, Buchhalter, Fließbandarbeiter, Kassierer, Minenarbeiter, Nachtwächter, Portiers, Programmierer, Projektmanager, Radiomoderatoren, Taxifahrer, Tramkontrolleure, Podcastproduzenten. Nicht durch Maschinen ersetzt werden Bildhauer, Coiffeure, Gärtner, Goldschmiede, Hausabwarte, Kellner. Halt, stopp. Warum kann ein Kellner nicht ersetzt werden, ein Coiffeur nicht ersetzt werden? Weil die eine Zusatzleistung, die wäre menschlicher Kontakt liefern, der in dem Fall relevant ist. Okay, jetzt ganz kurz, ganz kurz einen Einschub, bevor wir jetzt da einsteigen. Wir trinken jetzt das dritte Bier der Max Brauerei Biermanufaktur. Jetzt mal bitte Aufmerksamkeit hier. Ja, hier, was trinken wir? Wir trinken jetzt ein Baltic Porter. Also wirklich, das ist so das Dunkelste vom Dunkelsten. Jens, wenn du es nicht trinkst, schütz nicht weg, ich sauf's. Ich sauf's auch, ja. Also wir sollen jetzt riechen dunkle Beeren und Rauch. Rauch? Und wir sollen schmecken Schokolade, Kaffee und Schinken. Also ich stehe auf dunkle Biere. Ich auch. Aber halt... Sorry, ich hab schon. Der Jens traut sich schon gar nicht. Ich weiß, dass mich das wahrscheinlich irgendwie. Boah, das ist aber wieder so sauer. Ja. Alter, das ist aber echt deren Ding, ja? Da ist so Beerengeschmack ist schon drin. Das Säuerliche ist die Beere. Aber das ja, aber das Ding ist, Joe, die differenzieren, das finde ich sehr schön. Das müssen wir auch mal fotografieren, müssen wir mal festhalten. Hinten auf dem Label von Max Brauerei ist es so, die haben 3 Logos da. Ja. Das eine ist, was sehe ich? Das Hier andere Jones, ist, kannst du behalten. Das andere ist, was rieche ich oder was soll ich riechen? Und das dritte ist, was schmecke ich? Ja, okay. Und die sagen, was rieche ich? Dunkle Beeren und Rauch. Was schmecke ich? Schokolade, Kaffee, Schinken. Schmecke ich nicht. Schmecke ich auch nicht. Nee, schmecke ich nicht. Nee. Das Rauchige im Geschmack fehlt mir. Es schmeckt eher beerig. Nee, rauchen sollst du riechen. Ach so, soll rauchen ich und dunkle Beeren sollst du riechen. Okay. Und schmecken sollst du Schokolade, Kaffee, Schinken. Nee, tue ich nicht. Und das ist wieder saubitter. Mhm. Also nicht bitter, sondern sauer. Sauer. Sauer. Ja. Sag mal, sind die alle gekippt oder was? Was steht denn da drauf hin? Nein, die sind nicht gekippt. 8. September 2015. Ja, also da war ist so alles klar, ja. Da weiß ich was. Also, weil das schmeckt nicht wie ein Baltic Porter. Normal haben wir schon durch. Ich dachte jetzt auch, es müsste viel rauchiger, viel kräftiger. Viel malziger schmecken. Ja, ja. Viel malziger. Oh, nee. Mhm. Also das ist gekippt. Dann ist es wahrscheinlich so. Ganz ehrlich, das ist um. Also for the craft beer generation. Ich dachte, weil wir haben da noch einen halben... Ich sehe schwarz. Also wir haben noch einen halben Kasten davon rumstehen, deswegen dachte ich, das wäre noch alles... Also ganz ehrlich. Deswegen habe ich nicht drauf geschaut, wann da die Ablaufdaten sind. Das 18. Oktober, 18. November, okay. Aber das ist nur das Baltic Porter, das wirklich einen Monat drüber ist. Der Rest hätte noch 2 Monate. Also dem IPA fand ich schon grenzwertig. Aber das, also ich finde es jetzt nicht so, dass es jetzt irgendwie schlecht schmeckt, dass es gekippt ist, aber es schmeckt halt nicht wie ein Baltic Porter schmeckt. Finde ich auch nicht. Ich fand die Hopfenschweinerei war eigentlich das Beste. Das war das Beste. Das würde ich auch so einfach mal trinken. Aber ich stehe nämlich voll auf Porter-Biere. Ich auch. Aber das gib mal acht, Joe, ich habe noch was für uns im Kühlschrank, glaube ich. Ich gebe das weg, ich habe noch irgendwas da, glaube ich. Ja, das ist nicht so geil. Es schmeckt im Abgang echt irgendwie süßlich. Und süßlich geht eigentlich gar nicht. Naja. Komisches Zeug. Tja, Jens, was hast du sonst noch auf dem Zettel? Ja, wie gesagt, also wir werden alle ersetzt werden. Du. Ja, aber das ist ja auch Maschinen. Wenn du sagst, dass der Coiffeur und der Also und der Kellner, also die Berufe, die ja wirklich total maschinell sind, wenn die ausschließlich nicht abgelöst werden, dann stimmt. Meinst du, da ist nicht viel dran, oder? Dann ist da extrem wenig dran. Wo ist denn das hier überhaupt in unserem? Welcher Artikel ist das? Ich verlinke und schicke dir mal. Das ist ein Paper von der University of Oxford, vom Engineering Sciences Department. Nennt sich The Future of Employment: How Susceptible Are Jobs to Computerization? Aus dem Jahre 2013. Ja, im Grunde genommen ist die Message: We are all doomed. Aber Jens, lies mir bitte nochmal gerade die Jobs vor, die ersetzt werden können. Eigentlich alles. Wofür denn? Nee, das war schon ziemlich differenziert. Lies nochmal vor, bitte. Nee, nicht so wirklich. Sekunde nicht. Wow, scheiße. Nicht kalt genug gewesen? Doch, das stand, lag seit Wochen im Kühlschrank. Ach so, ja, dann. Verstehe ich eigentlich nicht. Durch Maschinen ersetzt werden. Astronauten. Ich glaube, da können wir einen Haken dran machen. Ja. Bankdirektoren. Keine Ahnung. Absolut. Ey. Musst dir nur angucken, es gibt so gut wie keine Bankfilialen mehr. Ja gut, aber der Direktor, der ist ja nur abstrahiert. Ja, Bankdirektoren, also das stand in der Neuen Züricher Zeitung, das ist halt der Schweizer Ausdruck für Bankmitarbeiter. Ja. Bibliothekare, ja. Haken dran. Mhm. Buchhalter, ja. Kann ich dir aus meiner Ding sagen, ist auch ganz klar, wird abgelöst. Mhm. Fließbandarbeiter, ist jetzt schon der Fall. Kassierer, ja. Minenarbeiter, ja. Nachtwächter, ja. Portiers, ist für mich das Gleiche. Ja. Programmierer, da lässt sich drüber streiten, aber ich denke, ab einem gewissen Punkt wahrscheinlich schon. Ja, aber wenn du die, sobald du die ersetzen kannst, kannst du die, die nicht durch Maschinen ersetzt werden können, auch ersetzen, weil nämlich, dann ist die Software so weit, dass sie nämlich alles machen kann, nämlich genau das ersetzen, was die auch können. Naja. Nee, weil dann bist du mit nämlich Menschen interagieren ist halt, ab einem gewissen Komplexitätsgrad auch eine Frage, ist wie jemand. Aber du kannst den Programmierer nur ersetzen, wenn das Programm schlauer ist als der Programmierer, sodass das Programm sein eigenes Programm erschaffen kann. Wenn das Programm sein eigenes Programm erschaffen kann, dann kann es nämlich auch Coiffeur werden oder Bildhauer. Ja, das Programm nicht nur in der Lage sein, andere Programme zu schreiben, sondern dann muss es auch in der Lage sein, andere Programme zu schreiben, die ein Mensch nicht mehr von einem Programm unterscheiden kann. Kann es dann, weil es nämlich schlauer ist als der Programmierer. Also Programmierer, sage ich auch, ist schwierig, aber die ganzen Jobs, die du voraufgezählt hast, durch was sind die gekennzeichnet? Sagen wir mal mit der Ausnahme vielleicht von dem Bankdirektor wohl auch, die sind alles Jobs, die sind durch eine sehr hohe Häufigkeit und eine Standardisierung in ihren Prozessen irgendwie gekennzeichnet sind. Ja. So, und keine hohe Komplexität haben und wo keine Interaktion mit Menschen notwendig ist. Jetzt pass auf, es geht ja noch weiter. Projektmanager, Radiomoderatoren, Taxifahrer, ja, jetzt muss man, jetzt lass ich mal ganz kurz unterbrechen. Und das sind Unterschiede. Ja, genau, sind unter den Angriffsfeld. Genau. Zum Beispiel Radiomoderator wird wegfallen, nicht weil jetzt auf einmal ein Computer sagen wird, hey, heute alles super, wie geht's euch? Und Interview mit Menschen führen wird, sondern weil einfach wahrscheinlich der Trend beim Radio dazu hingehen wird, dass das alles nur noch Dudelfunk ist, wo einfach nur noch Musik gespielt wird und dann einmal alle Viertelstunde News gesendet werden. Also da wird nicht. Hey, scheiß Wetter heute, ne? Da wird nicht die Funktion des Radiomoderators durch einen Mensch ersetzt, sondern einfach die Nachfrage nach dem Radiomoderator ist nicht mehr da. Da gibt's ja sogar was war das in Folge, was wo war das jetzt danach? Behandelt wird. Was war das danach? Nachmal. Der DJ 3000 oder DJ 2000. Er hat sogar alle Standardfloskeln drauf. Verdammt. Der wird euch bald ersetzt. Taxifahrer. Haben wir eben schon drüber gesprochen. Autonomer Verkehr. Tramkontrolleure. Die gibt es ja eigentlich sowieso nicht, weil entweder insofern. Ey, weißt du, ich war jetzt in Leipzig, da bin ich viermal S-Bahn gefahren. Ja, ich glaube viermal. Ich bin dreimal kontrolliert worden. Ist nicht ein Bekannter von uns mal verklagt worden? Aber das ist ja vollkommen. Aber das ist ja vollkommen klar, weil das ist ABM. So, cheers. Das ist ein nettes. Jetzt haben wir schon wieder ein Bier vor uns stehen. Yeah. Ja. Jetzt, das eben haben wir ja weggeschüttet. Das ist ja Bernsteinfarben. Ja, hier, das oder? Ist ein Red Lager. Ja, das kenne ich. Das ist voll geil. Das haben mir nämlich meine Großeltern, ich glaube zu Nikolaus oder so, haben die mir so ein Probierpaket von Köstritzer geschenkt. Und da war das auch mit drin. Zwei Stück drin, IPA und ein Red Lager. Mhm. Das habe ich schon getrunken. Das finde ich gut. Das ist gut, ja. Das hat nämlich wirklich was Rauchiges. Es hat was Rauchiges. Ja, aber warum schenkt ihr mir denn schon wieder sowas ein, was ich eh nicht mag? Ja, dann wenn ich da schon dran rieche. Mit speziell gedarrten Karamellmalzen veredeln die Köstritzer Braumeister die traditionelle Wiener Lagerbierrezeptur und bleiben. Ich kann verleihen ihr so das charakteristische Tiefrot. Ja, das habe ich letztes Jahr zum Nikolaus, Ja, aber Jens, jetzt differenziert, guck mal, da schmeckst du doch wirklich das Rauchig und so raus. Eben, das war das noch bitter. Ich will überhaupt gar nicht die Legitimation von solchen Bieren aneignen, aber das ist einfach nicht mein Ding. Ja, ist ja okay, das schmeckt einfach nicht. Ich habe einfach nicht gern Raucharomen in meinem. Ich schon. Nein, das stimmt nicht. Ich habe schon gerne Raucharomen in meinem Mund, wenn es nämlich irgendwie um so eine gute Barbecue-Soße geht. Die finde ich schon gut. Aber jetzt so als Getränk, nee. Ein Schlenkerla schon mal getrunken? Ja, nee, das geht überhaupt nicht. Ja, gut, aber das ist auch extrem. Ja. Da habe ich echt das Gefühl, das ist ein flüssiger Schinken. Ist es ja auch. Das Interessante ist, dass Süddeutsche sagen immer, das ist Schinken. Mhm. Und Norddeutsche werden immer an Aal erinnert. Ja, ja, klar, weil das ist halt dieser Rauch, der da drin ist. Und wir essen mehr Schinken, die essen mehr Aal. Ja, ja. Mhm. Ja, aber das mag ich. Jens, die Hypothese in dem Artikel ist, Berufe werden durch Maschinen, Software, intelligente, autonom agierendes Roboter ersetzt. Ja, aber da kannst du eigentlich quasi fast schon eigentlich alles fast reinnehmen. Alles, aber was ich habe ja für mich, was nicht? Falls wir so spät geboren sind und wir das noch miterleben, habe ich schon eine Exit-Strategie für mich. Nee, aber ich werde Erzieher. Das ist nämlich tatsächlich, glaube ich, ein Beruf, der die Maschine nicht hinkriegt, weißt du? Durch Maschinen. Mhm, ja. Weil sie das nicht als würdig erachtet, sich damit zu. Was? Windeln wechseln? Nee. Also ja, aber ist doch interessant, dass aber wenn wir das Friseur, darüber sprechen. Das Friseur aufgeführt wurde als Beruf, der nicht ersetzt wird. Das glaube ich auch. Quatsch. Ja, jetzt für Leute, die meinen Haarschnitt haben oder die euren Haarschnitt. Also gut, ihr habt ja noch einen Haarschnitt, ich habe ja keinen Haarschnitt mehr. Bei mir ist auch nicht mehr lang. So, aber ich glaube, für eine Frau, die irgendwie lange Haare hat und die will vielleicht neue Strähnchen oder sonst irgendwas. Die will ja eine Beratung haben und die will, also ich glaube schon, dass das maschinell schwierig wird. Nicht so wirklich. Ich glaube nicht. Also ob das guck dir, mach mal eine intelligente Siri, die ja sagt, wie schaut's aus? Jo, ein bisschen Strähnchen. Weil ich meine, im Endeffekt, der Coiffeur macht das ja, auch aber nicht. Das ist schon, aber das ist schon ein ziemlich komplexes Thema. Nee, so komplex ist doch, das auch nicht. Guck mal, du musst ja erstmal erkennen. Ist sehr einfach eigentlich, weil du halt nur Farbe und Schnitt. Nee, du musst ja erst musst du mal erkennen, was hat denn die Dame für eine Frisur. Ja, das geht. Dann musst du mit der Dame interagieren können. Ich kann ja sogar einzelne Individuen erkennen. Und zweitens musst du dann sehr sensibel das Haar anfassen können. So, überleg dir mal, wie soll das funktionieren mit heutigen. Nee, das geht schon. Ja, hier kommt Christoph Daum, Haare ab und dann zack, in den Analysator rein. Nee, also das ist schon machbar. Also ich meine, wenn wir überhaupt davon sprechen, ja. Wenn wir so weit sind, dass das alles abgelöst wird, dann sind die Maschinen entweder so intelligent, dass wir nämlich bei Skynet-Richtung sind, dass die nämlich sagen, wir sind die Maschinen, wir haben keinen Bock mehr auf euch Menschen, wir hauen euch weg. Wir sind die Roboter. Ja. Was ja theoretisch dann, also das ist ja auch eine Theorie, die passieren kann, das ist die gleiche Theorie, die hier jetzt in diesem Artikel steht. Oder wir sind bei einer anderen Theorie, alles ist so automatisiert, dass keiner mehr von uns überhaupt irgendwas machen muss und alles funktioniert so produktiv und keiner von uns muss mehr arbeiten und alle leben in Prosperity ohne Ende. Ist doch wunderbar, oder? Ja, das wäre natürlich weil keiner mehr arbeiten muss für irgendwas, jeder hat irgendwie alles voneinander, weil nur noch die Maschinen arbeiten und wir können rumsitzen. Der Fischer hört jetzt Kraftwerk. Ja, ja. Entschuldigung. Wir Sexy-Roboter. Ja, aber ich glaube halt, nee, weil dann kann jeder von läuft. Dann kann jeder von uns Bildhauer werden und dann kann jeder von uns Kinder erziehen oder kann jeder von uns sich seinem Rosengarten frönen. Das wäre so geil. Oder einfach nur fett werden oder was auch immer. Bei welchem Film ist es? Bei Wall-E, gell? Ja. Hm. Wall-E. Ehrlich gesagt, so würde ich mir das. Also jetzt nicht bei Wall-E ist natürlich eine Dystopie, ja, dass die Leute so blöd sind, aber. Ja, nee, aber diese Theorien kommen ja immer da. Also es gibt ja viele Theorien, die halt, wenn du so eine Technokratie ins Extremum führst, kannst du ja verschiedene Paradigmen ansetzen. Und je nachdem, wer die halt aufsetzt, entweder bist du halt Pessimist oder Optimist und dann geht es halt für die Menschen gut aus oder schlecht aus. Und man kann sich halt eins davon aussuchen, was man denkt, was wahrscheinlicher ist. Aber das liegt halt an einem selber. Wenn man meint, die Maschinen gewinnen, dann ist man eher wahrscheinlich Pessimist. Und wenn man dann bist du eher so Terminator-mäßig unterwegs. Dann, genau, ja. Und wenn man sagt irgendwie, naja, eigentlich werden wir irgendwann mal alle irgendwie nur noch rumsitzen und Roboter für uns arbeiten lassen, dann ist man halt eher der Optimist. Ihr habt doch bestimmt beide den Film Her gesehen. Ja, klar. Da ist es doch schon letzten Endes genauso. Ja, da machen Menschen eigentlich nur noch diese kreativen Aufgaben. Ja, Aufgaben, in denen man so Seele braucht. Ja, so, ja? Wo es Zwischenmenschliche wichtig ist. Ja. Wie ist das? Er schreibt Liebesbriefe. Er schreibt Liebesbriefe. Genau, so war das ja. Finde ich super genial. Ja, nee, aber entscheidend ist doch eigentlich, das Interessante an der Sache ist, Aufgaben in dem Sinne, wie wir sie sehen, gibt es gar nicht mehr. Es gibt nicht mehr, ich muss. Genau, du kannst. Also ich muss nicht. Du kannst, um deine Zeit zu. Genau. Ich verbringe meine Zeit. Ja, genau. Das ist eher so Aristokratie in Mittelalterzeit. Ja, ja, genau. Ich meine, Goethe war so ein Typ, ja. Der ist halt reich geboren. Deswegen war er halt einfach der geilste Lyriker zu seiner Zeit und auch heute noch. Wenn der ein Bauernjunge gewesen wäre, wäre er nicht so kreativ gewesen, weil er hätte nämlich fünf angefangen, auf dem Kartoffelfeld zu schuften. Wenn der Hund nicht geschissen hätte. Ja, aber das ist ja der Punkt, ja. Und insofern ist doch das Interessante daran, wenn dann jeder eigentlich nur genau das machen könnte, worauf er Bock hätte. Was passiert dann? Ja. Bringt das irgendwie die Intelligenz des Menschen in neue Sphären? Weiß man nicht. Stumpfen wir total ab, weil wir eigentlich nur noch in die Glotze stieren? Ich wollte gerade sagen, ich glaube, dass der Mensch, davon bin ich ziemlich fest von überzeugt, dass der Mensch eine klare Aufgabe braucht im Leben. So, und ja, aber sucht er sie sich nicht einfach selber irgendwie? Dann, ja, das ist halt die große Frage. Das kann ich schlecht einschätzen. Hm. Aber ich glaube, das ist schon das sieht man ja auch, dass wenn Menschen irgendwie keine klare Aufgabe haben, dass das auf lange Frist zu einer Frustration führt. Hm. Also die allerwenigsten sind doch wirklich damit glücklich, irgendwie so ein Dasein zu haben, wo sie irgendwie nur so in den Tag hineinleben. Hm. Kenne ich, also gut, jetzt bei uns im Freundes- und Bekanntenkreis sowieso nicht, da sind ja irgendwie alle im Job und so. Aber ich glaube, wie sagt man auf Englisch, you need a purpose, ja? Also irgendwie, dass du irgendwie so einen Zweck im Leben brauchst oder einen Sinn, ja? Und ich glaube halt, dass die allerwenigsten sich irgendwie da in der Lage sind, da irgendwie einen Zweck im Philosophieren oder so. Ich muss jetzt mal ein bisschen zynisch werden. Ja. Also sei mir nicht böse. Ja, ich meine es wirklich nicht, persönlich. Wenn du die These aufstellst, you need a purpose. Ja. Was soll denn bitte dein Purpose sein? Oder meiner oder Joes? Ja, ich glaube einfach nicht Purpose in dem Sinne, dass du sagst, das ist jetzt alles Sinn erfüllen, sondern dass du einfach sagst, du ziehst dir eine gewisse Zufriedenheit aus dem, was du täglich tust. Ja, aber das kannst du doch immer machen. Da brauchst du doch nicht irgendwie. Ja, aber ich glaube, das Wichtige ist doch irgendwie, dass du irgendeine Form von Anerkennung bekommst. So. Ich glaube, jeder Mensch. Aber dann ist es nicht, you need a purpose, sondern du brauchst Anerkennung. Ja, aber das ist ja irgendwie, das ergibt sich ja beides. Also du sagst doch irgendwie, du willst irgendwie was machen, was dir irgendwie Spaß macht und wo du eine gewisse Anerkennung für erhältst. In welcher Form auch immer, sei es monetäre Anerkennung, dass du einfach Geld überwiesen bekommst oder sagt jemand, ey, das hast du toll gemacht. Warum fangen denn irgendwelche Millionärsgattinnen an, irgendwelche Charity-Veranstaltungen zu machen? Die machen das, weil sie sagen, ich muss irgendwie mich beschäftigen und will irgendwie Anerkennung. Irgendwie eine Anerkennung oder will, will gesagt bekommen, ah, das haben sie aber toll gemacht. Ja. Ich habe so was getan. Aber die müssten das ja nicht machen. Die könnten ja einfach sagen, hier, ich trinke morgens um 10 Uhr den ersten Martini und lege mich an den Strand. Mein Leben. Und gut ist, aber ich glaube, dass das halt, das kannst du über eine gewisse Zeit machen, aber wenn du nicht das totale Hohlbrot bist, sagst du halt, das gibt's natürlich auch, ja. Aber wenn du nicht komplett abgestumpft bist und hohl bist, dann sagst du halt irgendwie nach x Jahren, ich will da jetzt gar keinen Zeithorizont definieren, aber nach 2, 3, 4, 5 Jahren sagst du, ja, pff, jetzt bin ich hier Anfang 30. Aber früher war man doch so, wenn du in der Aristokratie geboren wurdest. Gar nicht so. Auch die, nee, aber die waren dann Kunstmäzen oder sonst irgendwas. Da hast du doch nichts gemacht. Doch, die waren dann Kunstmäzen oder sonst irgendwas. Mach mal ein anderes Früher. Mach mal dein Früher. Wie war das denn, als du 16 warst? Ja, da bist du halt zur Schule gegangen und so. Nee, aber was hast du denn, also mal ohne Scheiß. Hey? Was hast du denn worauf da in deiner... Worauf willst du hinaus? Ich bin schon voll auf Kais Seite, dass er sagt, du brauchst Anerkennung. Aber ich glaube, dass dieses, du brauchst Anerkennung und dann das Beispiel der Millionärsgattin oder des Millionärs zu bringen, der irgendwo mit sich hin muss, kann man natürlich machen. Man könnte aber auch genauso gut sagen, ich habe die Anerkennung als Jugendlicher aber auch bekommen, als ich noch nicht gearbeitet habe. Ja? Inwiefern? Naja, im Sinne von, wir sind halt da irgendwie rumgehangen, ja, und hatten so unseren Spaß. Ja, aber du hast doch dann trotzdem, da hast du halt gesagt, du bist halt jeden, erstens ist deine Persönlichkeit noch nicht komplett ausgereift, dass er das wirklich... Ja, das sowieso. Das ist aber deine Persönlichkeit auch nicht, wenn du Millionärsgattin bist. Ja, das sage ich ja. Das sage ich ja, wenn du das totale Hohlbrot bist, ist ja scheißegal, aber jeder, der ein bisschen irgendwie normal geartet ist, der wird einfach... Normal, was soll das denn heißen? Der wird doch irgendwann sagen, ja gut, ist jetzt schön gewesen, so 4 Jahre lang auf der Couch zu liegen und Bier zu trinken, aber... Ich glaube wirklich, das ist eine Sozialisierungsfrage. Das glaube ich nicht. Ich glaube, also... Ich glaube, dass jeder Mensch das irgendwie bis zu einem gewissen Grad in sich trägt. Natürlich ist das stärker ausgeprägt, je nachdem, mit was für einem Umfeld du dich bewegst. Wenn um dich herum dein ganzer Freundeskreis sich darüber definiert, dass er eine Bombenkarriere hat oder sowas, dann hast du natürlich eher den Antrieb, da auch was in die Richtung zu machen. Wenn du von lauter Hippies umgeben bist, die irgendwie in der Community leben, dann ist das wahrscheinlich was anderes. Aber ich sag ja, für den Otto-Normalverbraucher, der irgendwie hier in unserer westlichen Gesellschaft irgendwie integriert ist, dann ist es einfach so. Aber du hast gerade eigentlich, war die Grundlage deiner Argumentation eben, dass es eine Hippie-Gesellschaft ist und nicht, dass wir in einer Otto-Normal-Welt sind. Nein, ich habe geredet von Normalgesellschaft. Naja, aber wenn du nicht mehr, also wenn niemand mehr arbeiten muss, dann reden wir genau von dieser Hippie-Gesellschaft. Dann reden wir nicht von einer Sozialisation, ja, aber dann siehst wo du da, sozusagen ja, die Arbeit. Nee, dann ist es ja so, wenn jetzt, sage ich mal, die Arbeit keine Notwendigkeit mehr hat. Ja. Also, dass du es nicht brauchst, um dein tägliches Leben zu bestreiten. Also, sagen wir mal, wir hätten jetzt das bedingungslose Grundeinkommen und alle Leute hätten ausreichend zu essen und zu trinken und könnten sich den Luxus leisten, den sie irgendwie wollen. Dann würdest du ja irgendwie andere Wege finden, wo du irgendwie eine Erfüllung ziehst. Und dann würde das halt so ausgehen, dass das nicht mehr über die Arbeit läuft, sondern dass du halt sagst, ich bekomme meine Anerkennung durch andere Dinge. Dann, ich bin vielleicht der tollste Sportler. Mhm. Dann kommst du zu Wettbewerben im sportlichen Bereich. Genau. Oder ich bin der Allerintelligenteste. Yep. Ich kann Dinge, die kein anderer kann. Aber ich glaube, dieses Streben, dass man irgendwie sagen will, jawohl, ich möchte ein relevantes Mitglied einer Gesellschaft sein. Andere Leute finden das irgendwie gut, was ich mache. Das ist, glaube ich, ich möchte wirklich besser intrinsisch sein. In jedem Menschen drin. Ja. Und ich möchte besser sein. Ja, das ist ja das, letztlich, ja. Also ich will irgendwie besser sein oder ich will zumindest gesagt bekommen, hey, Joe, geiler Typ, du kannst die 100 Meter in 12 Sekunden laufen. Ganz genau. So, irgendwie so. Also. Weil ich abstrahiere das so, wenn man jetzt mal überlegt, wenn man, sagen wir mal, wir gehen 200 Jahre zurück, Aristokratie, es gibt halt Landlords, die alles haben und der Rest muss schuften. Ja. Die machen eigentlich nichts. Was machen die? Gehen so, jagen. So. Die gehen jagen. Ja, nee, aber wovon, also wie etablieren die sich untereinander? Ja? Wenn wir jetzt mal überlegen, wir würden das abstrahieren, die ganzen Leute, die damals die Bauern waren und geschuftet haben, wären jetzt Maschinen. Und die Menschheit wären nur noch die Landlords, die eigentlich nur verwalten. Also die sitzen halt auf dem Grund und warten, dass es halt reinkommt. Wie haben die sich damals bei Laune gehalten? die haben sich halt untereinander politisiert. Die fanden sich halt teilweise gut, die fanden sich teilweise schlecht. Richtig. Da gab es halt Clubs, da gab es halt das. Der eine hat Sport gemacht, der andere hat das gemacht. Ja. Es ging trotzdem darum, irgendwie. Du kannst es dir halt selber aussuchen. Genau, das kannst du dir selber aussuchen. Ja, genau. Du wirst wahrscheinlich noch immer irgendwas machen und nicht eben den ganzen Tag rumgammeln, sondern du suchst dir halt selber. Es wird irgendwas, was dich irgendwie erfüllt. Ja. Und das mag für den einen rumgammeln sein. Genau. Aber ja, also ich finde das schon, ich fände das schon eine gute Zukunftsaussicht. Es wäre auf jeden Fall mal lustig, das einfach mal auszuprobieren. Also wenn man das halt, also zu sehen, was dann passiert mit der Menschheit. Ja. Ja, aber ich, wie gesagt, ich glaube, dass es, dass wenn es, wenn nicht, also sagen wir mal, die menschliche Arbeit an sich wäre nicht mehr notwendig. Ja. Ich glaube, dass es für eine Gesellschaft dann ganz, ganz, ganz wichtig wäre, es zu schaffen, für den Großteil der Bevölkerung irgendwie eine andere Form von Beschäftigung zu finden. Weil was passiert denn, wenn, guck mal, wenn du dir jetzt mal so die Extremfälle anschaust, und das soll jetzt echt nicht beschissen klingen, aber wenn du dir jetzt sagst, jetzt so arme Leute, die jetzt irgendwie seit Jahren, die gerade so Menschen, die vielleicht 20 Jahre im Beruf waren, 25 Jahre, haben da ihre Anerkennung bekommen und dann sind das auf einmal Langzeitarbeitslose. Was passiert denn da häufig? Hm. Die verkümmern total. Häufig kommt es zu Alkoholproblemen. Ja. Also die Verwahrlosung, also das ist jetzt der Extremfall, aber, ja, klar. Aber du weißt, was ich meine. Also ich glaube, du siehst an solchen Beispielen, siehst du, wie wichtig es ist, dass ein Mensch eine Aufgabe hat. Ja, ja. Oder irgendwas hat, wo er sich mit drin verwirklichen kann. Absolut. Weil er sonst total verkümmert, weil er denkt, hey, ich bin nichts mehr wert. Das ist richtig. Das ist vollkommen richtig. Und ich glaube, das sind so die Unterschiede, von wo man ausgeht. Also ich gehe jetzt bei so einer Situation davon aus, wenn du grundsätzlich als Gesellschaft aufwächst, wo du als Mensch nicht arbeiten musst, weil... Ja, das ist dann was anderes. Genau. Dann findest du automatisch durch diese Gesellschaft und durch diese Situation für dich selber eine Aufgabe. Weil klar. Das Bittere ist natürlich, wenn so ein Paradigmenwechsel stattfindet. Ja, ja, ja. Wie zum Beispiel 50 Jahre lang war es total lukrativ für dich, als Kohlekumpel schuften zu gehen. Ja. Weil es war zwar keine coole Arbeit und es war zwar keine tolle Arbeit, aber sie hat dir und deiner Familie Lohn und Brot gebracht. Ja. Aber auf einmal ist sie weg. Ja. Und mehr kannst du nicht. Und du kannst jetzt auch nicht mehr zurück, du kannst nicht mehr von vorne anfangen. Ja. Das ist eine Katastrophe. Ja, ja, ja. Also wenn sowas natürlich in deinem Leben passiert, das ist ganz dann geht gar nichts mehr. Ja. Aber das ist aber Punkt das, war ich jetzt. Genau, das ist genau, halt genau das. Der Punkt ist halt immer, was ist die Bezugsgröße? Ja, ja. Ja, also wenn natürlich nur eine kleine Gruppe arbeitslos wird und der Rest arbeitet noch, dann ist für die das ganz schlimm. Ja, ja. Und wenn jetzt generell, sage ich mal, ein gesellschaftlicher Umschwung aufgrund von Technologie und so weiter tragen würde, wo keine Arbeit mehr notwendig wäre, dann wäre es halt so, dann von vorne anfangen, genau, zumindest dann, irgendwie aber alle, alle von vorne. Genau, anfangen. Aber dann wäre es trotzdem wichtig, dass die Leute irgendwie eine Beschäftigung haben, weil. Aber du hast immer eine Übergangsphase, wo halt viele nicht hinkriegen. Ja, ja, ja. Weil du merkst es ja auch irgendwie, die Kinder von den Leuten, die halt früher im Kohlekraftwerk geschuftet haben, die finden ja auch wieder in irgendeinen anderen Bereich rein, weil es einen anderen Bereich gibt, ja. Ja. Das Bitterste ist halt einfach nur, wenn halt in deiner Lebensphase halt ein Bereich wegbricht, der nicht mehr gebraucht wird. Wenn du diesen krassen Umschwung dann bleibst du halt, und dann merkst du halt auch einfach, dass du als Teil der Gesellschaft übrig bleibst und nichts mehr gebraucht. Genau, du bist nicht mehr gebraucht. Das ist ganz schlimm, ja. Wenn du das merkst, dann ist es halt bitter. Ja. Es wird aber einfacher für den Teil, wenn es heißt, eigentlich keiner wird mehr gebraucht. Ja, ja, dann, ja, ja. Dann kannst du halt auch sagen, okay, ich habe zwar meine Aufgabe verloren und die neue Aufgabe ist noch nicht gefunden, aber im Endeffekt gibt es keine besonderen guten Aufgaben mehr. Also ich muss nicht unbedingt Schritt halten können. Genau, der Punkt ist ja immer der, was machen deine Peers, wie man so schön auf Neudeutsch sagt. Wenn jetzt, sagen wir mal, du bist jetzt Kohlekumpel und dann bist du der Einzige, der den Job verliert. Hm. Und deinem ganzen Freundeskreis, die sind alle noch beschäftigt, ja, und so weiter, dann ist das schlimm. Aber wenn alle um dich rum nichts mehr zu tun haben, dann sagst du, hey, komm, wir können Fußball spielen. Dann geht der eine Fußball spielen. Wir machen Gärtnerverein. Ja, genau. Sowas, ja. So, genau. So. Dann findet jeder seine neue Aufgabe irgendwie wieder. Ja. Aber du hast natürlich als, wenn sich die Gesellschaft ohne dich weiterentwickelt, was ja dann in so einem Fall dein Gefühl wäre, da hast du ein Problem und dann verfällst du natürlich irgendwie in Depressionen, ja, weil du halt merkst, okay, ich bin halt ein Relikt einer alten Zeit, mich braucht man nicht mehr und das ist halt das Bitterste, was dir halt passieren kann. Ja. Ja, tiefgreifende Themen zu später Stunde. Ja, wir bräuchten noch was zum Aufheitern. Sollen wir noch ein Bier trinken oder? Also ich habe nichts dagegen. Ich bin immer offen für solche Themen. Ja gut, dann hol ich noch was, oder? Hilft ja nichts, ja. Der Jens hat einfach zu wenig gute Biere abbekommen für seinen Geschmack. Der mag nämlich eigentlich... Ich trinke kein Bier mehr, Kai. Die ganzen guten Sachen mag er nicht. Ja, ich bin da einfach wahrscheinlich... Was kommt denn jetzt? Kamba oder wie? Brewdog. Wir bleiben im Thema. Wir hatten ja eben ein Red Lager und wir trinken jetzt ein Bier. Also, beziehungsweise der Joe und ich trinken jetzt ein Hoppy Red Ale von Brewdog. Da würde ich gerne noch kurz einhaken. Da komme ich zu einem bisschen lustigeren Thema. Ich glaube, wir haben über meinen Urlaub in Schottland noch nicht gesprochen gehabt während einer Episode hier, oder? Oh. Haben wir? Dass ich wirklich da war dann oder haben wir nur über die Vorbereitung? Stimmt, ja. Also ich war auf jeden Fall nicht dabei. Also ich war diesen Sommer in Schottland im Urlaub und zwar bin ich mit Freunden bzw. Freundinnen den West Highland Way gelaufen. Das geht von einem Vorort von Glasgow. Mhm. Über so knapp 160 Kilometer nach Fort William, von den Lowlands in die Highlands. Mhm. Und from the mountain to the seas. Ja, also ungefähr. Und ja, war super. Und das Schöne war, dass wir uns jeweils so einen Tag, beziehungsweise in Summe waren das dann knapp 3 Tage, haben wir uns in Edinburgh eingeplant, weil wir sind nach Edinburgh geflogen. Und an dem ersten Tag, als wir da ankamen, war, wie soll es auch anders sein, in Schottland scheiß Wetter. Und wir sind dann so um, wann war mal in der Innenstadt, 10:30 oder sowas, sind erst so ein bisschen rumgelaufen, wollten so ein bisschen Sightseeing machen, war bei scheiß Wetter. Und dann sind wir erstmal ins erste Pub. Und dann haben wir da schon irgendwie 2-3 Bier getrunken und dann waren wir schon gut drauf. Und dann das nächste Pub noch 2-3 Bier getrunken, waren wir noch besser drauf. Gut. Und dann konnten wir dann irgendwann in unser Hostel rein. Dann sind wir ins Hostel, haben da eingecheckt. Und da habe ich gesagt, hier Mädels, Schottland, Brewdog, ich muss gucken, hier gibt es bestimmt ein Tap-House. Mhm. Nein, gegoogelt. Und dann war von unserem Hostel aus, ungelogen, keine 500 Meter entfernt von Brewdog ein Tap-Room. Und das war der absolute Knaller. Also wer mein Instagram-Account, ist der eigentlich auf der Stammtischseite verlinkt? Müssen wir mal machen. Schauen will. Wir sind dann ins Tap House rein und vom Brewdog und die hatten halt die eigenen Biere vom Fass plus nochmal, die haben immer Guest Beers, so von Stone Brewery und so weiter. Ich glaube, ich habe da an dem Abend mir irgendwie 8 Bier reingeschraubt, nachdem ich schon vorher irgendwie X hatte. Mhm. Jens hat nur noch mir geschrieben bei Instagram, sag mal, Alter, heute ist doch der erste Tag, mach mal halt lang, weil ich mal immer ein Foto von jedem Bier, was ich trinke. Ich war nachher etwas bedudelt oder etwas sehr bedudelt, aber ich habe da auf jeden Fall extrem viele Biere ausprobiert. Tap House oder der Tap Room von Brewdog war total super. Mhm. Hat mir total gefallen, war so ein bisschen auf in altes Industrial Design, so ein bisschen was ist mit Backstein, so, ja, total gefallen. Und ich hoffe halt, dass Brewdog hat jetzt einen Tap Room in Berlin aufgemacht. Mhm. Ja, sie gehen jetzt dann, haben ja so ein bisschen Internationalisierungsstrategie. Und ich hoffe, dass es auch vielleicht bald einen in München gibt. Und was mir da bis dato auch nicht bewusst war, Joe, das ist ähnlich wie auch hier das Giesinger, Reu, haben die die Möglichkeit, dass du praktisch, also es ist keine Aktiengesellschaft in dem klassischen Sinne, sondern du kaufst Anteile. Du kannst auch als kannst also, die nennen sich ja Pirates, Brewdog, Beer Pirates oder irgendwie sowas. Kannst du also Anteile an Brewdog kaufen. Mhm. Genauso wie hier in der Giesinger Brauerei, ja, kannst du ja auch so Genussscheine kaufen. Mhm. Und das finde ich halt total super Ansatz, dass die einfach sagen, hier, ja, wir wollen wachsen, wir wollen expandieren. Die sind ja mittlerweile, ist das ja schon relativ groß. Ja, aber ein toller Ansatz, dass die nicht sagen, hier Shareholder Value, bla bla bla, nee, sondern wir wollen, du kannst dich beteiligen und kriegst dann Dividende. Und wenn du da Mitglied, also wenn du dann Eigner bist von gewissen Anteilen, kriegst du auch exklusive Biere und so. Nee. Und ich bin halt echt am Überlegen, ob ich mir, also ich werde jetzt hier auf jeden Fall in der Giesinger Brauerei Anteile kaufen. Und da vielleicht auch, also das finde ich echt gut. Lange Rede, kurzer Sinn, wir trinken jetzt von Brewdog das Hoppy Red Lager, das 5 AM Saint heißt das. Mhm. Kennst du das schon? Nee. Also ich kenne das schon, ich habe das schon getrunken. Nee, ich habe es noch nicht getrunken. Findest du nicht schlecht? Ich kenne ein paar Brewdog-Sachen, aber die haben ja auch die können schon einige was. Sachen. Die können schon was. Mhm, ja. Ja, das ist schon was Gutes. Alles schon gut. Und das ist jetzt, das Interessante ist jetzt, wir haben jetzt ein Red Lager getrunken von Köstritzer, was sehr stark auf der Rauchseite war. Ja, ja. Und jetzt trinken wir hier ein, aber gut, es ist auch ein Hoppy Red Ale. Ja, Das heißt, merkst, also die Hopfen, es geht die schon sehr, merkst du. Geht schon sehr ins IPA rein. Mhm. Und das mag ich absolut. Halt gerne, ja. Ja, absolut. Ja. Also, was halt Brewdog auch macht, also diese Riegele Biere, die sind und Brewdog, die sind, finde ich, vom Geschmack her, die machen Sachen, die gefallen mir persönlich sehr gut. Mir auch. Also da habe ich noch keins wirklich getrunken und dachte mir, bäh. Ja, ja. Sondern es war immer so, okay, wieder ein neuer Geschmack, anders als der andere oder so, aber immer irgendwie gefällt mir gut. Also ich finde das Brewdog überragend gut. Hast du nicht bei Riegele den Braukurs gemacht? Nee. Ich werde den machen. Ja, ich wollte jetzt gerade was vorschlagen, weil Johannes jetzt gerade den Riegele erwähnt hat. Nachdem der Jens jetzt der stolze Besitzer eines Zoom H6 ist, wir theoretisch mobil auch aufnehmen können. Sollten wir mal hinfahren eigentlich. Wäre mein Wunsch, irgendwann mal, muss jetzt nicht die nächste Episode sein, und dadurch, dass wir jetzt räumlich alle in der gleichen Stadt sind, sollten wir uns halt mal überlegen, ob wir mal irgendwie eine Folge aufnehmen, wir sagen, wir setzen uns mal an einem Samstag oder Sonntag in die Regionalbahn, fahren wir nach Augsburg rüber. Sollten wir mal. Wie lange brauchen wir dahin? Stunde. Naja, nee, mit der Regionalbahn. Mit einer Regionalbahn. Mit vielleicht eine Dreiviertelstunde oder sowas. Eine Stunde brauchen wir dann wahrscheinlich schon. Und aber dann, das Coole ist, die sind direkt am Hauptbahnhof. Ja. Also, ich war noch nicht da, ich war noch gar nicht da. So, okay. Das wird mich aber deshalb direkt, schon 13. Die sind direkt am Hauptbahnhof. Ja. Und dass wir einfach sagen, hey, da fahren wir mal an einem Sonntagmittag hin. Und nehmen da mal halt weil wir wollten ja schon seit langem, wollten wir eigentlich mal eine Folge machen mit Atmosphäre. Mit Atmosphäre, da wäre es eine Atmosphäre. Weil die Alternative zur Riegele wäre für mich, hier in München ins Taphaus zu gehen. Das müssten wir auch auf jeden Fall mal machen. Also wir könnten ja beides. Ja, das machen wir auf jeden Fall. Also jetzt, wo wir so nah zusammen sind, sollten wir sowieso öfter mal Sachen ausprobieren. Wie zum Beispiel im Sommer gehen wir mal in den Biergarten oder so. Ja. Wenn wir halt irgendwie das Stromthema in den Griff kriegen oder das so. Das ist schon im Griff. Ist schon im Griff. Ja, durch den H6, der kann halt mit Batterien aufnehmen und dann nehmen wir uns so Ansteckmikros. Ja, nee, aber dann super. Ich meine, also solche Sachen sollten wir in Zukunft auf jeden Fall auch mal ausprobieren. Und also zur Riegele zu fahren, wäre schon mal auch cool. Und dann hocken wir uns da rein und dann grüß Gott, Herr Riegele. Wäre schon lustig. Jetzt, wo wir gerade über Riegele sprechen, die ja auch mal so ein bisschen Papier ausbringen, muss ich mal eine kurze Lanze brechen. Hm. Ich war da ganz positiv überrascht. Als das Wochenende Anfang September, wo ich hier nach München runtergezogen bin, hatte ich das Glück, ich habe ein Umzugsunternehmen engagiert, aber ich hatte trotzdem zu meiner Family gesagt, kommt, ihr fahrt mit. Also sprich Eltern plus Bruder. Und dann seht ihr mal meine Wohnung und könnt mir noch ein bisschen helfen und ich zeige euch ein bisschen München. Auf jeden Fall, den einen Abend sind wir dann ins Paulaner, hier auf der Kapuzinerstraße, weil meine Eltern sagen, jetzt hier schon den ganzen Tag mal Luft und so, kein Bock mehr weit zu laufen. Die hatten das Hotel auch. Ich hatte denen auch das Hotel hier um die Ecke gebucht gehabt und so. Und da habe ich gesagt, naja, gut, jetzt hier Paulaner, was wird das werden und so. Das war richtig gut. Erstens essenstechnisch und zweitens, und da komme ich jetzt da drauf, wegen Riegel und so, waren wir dann da drin und dann gucke ich in die Bierkarte rein und dann hatten die da ein... Weiber. Hast du das Weiberbier getrunken? Nee, da hatten die IPA. Okay. Hat es Paulaner IPA gehabt und so. Da, und noch irgendwas, da war noch... Aber das brauchen die gar nicht. Doch, kommt das, her? Das brauchen die selbst, ja. Dort direkt oder... Ja, das ist doch dieses... Das ist das Stammhaus. Paulaner hat doch das dieses, Stammhaus da, ja. Paulaner hat doch diese Weiberbräu-Serie, oder nicht? Die Braumeister-Serie. Also Braumeister. Der Braumeister, genau, da gibt es einige. Das sind die, gibt's, die kommen auch immer, die kommen dann auch immer in den Markt. Also ich habe schon diverse Braumeister-Biere von Paulaner getrunken. Ja. Da wird dann unterschrieben, was der Braumeister sich dabei gedacht hat und sowas. Genau, Paulaner Braumeister-Edition. Ja, genau. So. Aber ein IPA habe ich da. Also ich habe es halt immer nur aus dem Supermarkt gekauft, deswegen. Aber zum Beispiel momentan ist Braumeister-Edition Nummer 3 Bockiger Bazi. Ja, den kenne ich. Das finde ich ja total geil. Aber der Bockige Bart. Ja, den kenne ich. Der schmeckt gar nicht schlecht. Also den haben sie schon recht lang. Und dann gibt es den Münchner Revoluzer. Mhm. Und dann gibt es den Weibersuit, ja. Ja. Nee, aber das. Bockiger Bazi kenne ich. Aber das schmeckt gut. Da war wirklich, ich weiß nicht, ob das nur für dieses Paulaner, weil das ist ja das Stammhaus von Paulaner. Ob es nur da gibt, aber der IPA, und das war. Habe ich noch nicht gesehen. Es war jetzt so, dass ich gesagt habe, es war okay. Also hat mich jetzt nicht vom Hocker gehauen. Das war so eine Liga, wie hieß das erste? Dieses Braukraut, was man hat. Die machen halt keine Experimente. Nee, das war auch. Das ist ja wie, habt ihr das letztens gesehen? Also ich habe es bei mir im Rewe gesehen, wo ich oft zur Mittagszeit einkaufe. Becks hat ja jetzt auch Hab ich schon mal vorgestellt. Alles total, schmeckt alles genau das Gleiche. Und ich meine, ganz klar, dass die halt keine Raritäten rausbringen, sondern die machen halt, das 1833 Bier und wie hieß das andere? Ja, genau. Die haben ja auch IPA gemacht und sonst irgendwas. Ja, aber das ist halt genau das Ding. Die haben halt gemerkt, okay, da gibt es einen Trend. Wir müssen da auch irgendwas tun. Also machen wir irgendwas. Ja. Aber wir machen es auf jeden Fall so, dass unser Normalsäufer, der eigentlich keinen Biergeschmack möchte, also keinen extremen Biergeschmack, der muss es ja auch mögen. Insofern darf das nicht extrem schmecken, sondern nur ganz leicht anders. Also um es kurz aufzuklären, ich habe jetzt, während wir gerade sprachen, habe ich parallel geschaut und faktisch ist es so, dass das Paulaner Bräuhaus auf der Kapuzinerstraße, dass die selbst brauen. Ja, da schon. Also die schreiben hier... Weil ich kenne mich nur... Hier wird gebraut, Münchner Lebensgefühl pur. Unser Braumeister Ulrich Schindler erfrischt euch stets mit süffigem Bier. Dann sollten wir da auch mal hin. Ja, Weil ich kenne nämlich nur die Brauspezialitäten von dem, was sie halt dann wirklich rausbringen. Ja. Und da gibt es halt noch nicht so viele. Wenn wir jetzt gerade von Braun und so sprechen, habt ihr das eigentlich mitbekommen die Woche? InBev übernimmt Sub Miller. Ja, ja. Das, nee, hab ich nicht. Also, ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass das durchgehen wird. Ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, was die noch an Konzessionen für die Kartellämter. Also ich bin ziemlich, ziemlich fest davon überzeugt, dass das durchgeht. Ich glaube nur, dass halt die einige Marken abtreten müssen. Joe, für dich ganz kurz. Mhm. InBev ist der größte Bierkonzern der Welt. Naja. InBev Anheuser-Busch, naja. Ursprünglich brasilianisches Unternehmen, auch immer noch der Hauptsitz in Brasilien. Haben dann irgendwann die, also ursprünglich hießen die mal Interbrew und dann haben die irgendeinen belgischen großen Bierkonzern gekauft, der hieß irgendwas mit irgendwas, weiß ich nicht mehr. Und dann haben sie irgendwann, also schon InBev hießen, haben sie Anheuser-Busch gekauft und Sub Miller ist britischer Konzern, Miller aus den USA. Der. Ja, genau. Und Sub Miller ist in Afrika ziemlich stark und in USA stark und InBev Anheuser-Busch ist halt auch in USA und Südamerika stark und deshalb ergänzt sich das gut. Australien. Australien auch, genau. Da, also Foster's ist zum Beispiel bei denen. Und da ging es jetzt die Woche darum, oder das ist, haben beide Unternehmen. Milliarden zahlen die. Das ist die größte Unternehmensfusion und Übernahme seit Vodafone übernimmt Mannesmann. Ja, es bleibt ja sonst nicht mehr übrig eigentlich. Ich meine, die würden ja dann fast alle Marken vereinen wahrscheinlich. Ja, es gibt immer noch. Also die haben dann zusammen einen Weltmarktanteil von über 50%. Also vorher war InBev Anheuser-Busch war glaube ich so 28 und Sub Miller war irgendwie 25. Das Interessante ist doch, wie viel Marktanteil werden die wohl in den USA haben? Das ist ja, doch, da haben sie wird doch da jenseits der 90% sein. Nee, aber das ist genau das Interessante. Da gibt es nämlich jetzt Sierra Nevada und so weiter. Und da ist ja wirklich so, dass die Brauereien, die profitabel sind, und das ist das, was jetzt interessant wird. Wenn du dir den Biermarkt anschaust, dann gibt es nur noch diese Extreme. Ja. Entweder du bist ein richtiges Massenbier. Demokrat oder Republikaner? Nee, nicht in den USA, sondern global gesehen, sondern du bist entweder ein totales Massenbier, dann musst du wirklich drauf trimmen, dass du möglichst effizient brauchst und auf alles hast, dass du einfach über die Masse das machst, wie ein Oettinger das macht. Genau. Oder du bist halt ein Spezialitätenbier. Genau. Guck mal, die Biere, die wir heute Abend getrunken haben, mit der Ausnahme von, das haben wir ja nicht berichtet, am Anfang ein Augustiner bzw. ein Grevensteiner, waren alles Biere, wo das Bier 0,5 mindestens uns gekostet hat im Kaufen über 2 Euro. Oder sagen wir mal irgendwie zwischen um die 1,50 Euro bis 2 Euro. Um die 2 Euro auf jeden Fall. Ja, so. Was exorbitant teuer ist, wenn du das vergleichst. Mit einem Oettinger, da kostet sich der Kasten im Angebot 5,50 Euro. Für 20 Flaschen. Für 20, ja, genau. Also umgerechnet sind das irgendwie dann, was weiß ich, also 50 Cent für, nicht mal. 25 Cent für einen halben Liter, ja. Ja, ja. Das ist pervers eigentlich. Ja, ja. Aber selbst wenn du das, wenn du sagst, du nimmst jetzt einen Augustiner, das sind 10 Liter. Das kostet 89 Cent wahrscheinlich die Flasche. 80 Cent die Flasche. Ja, der kostet 20, also 10 Liter kosten 15 Euro. Echt so viel? 75 Cent. 75 Cent der halbe Liter. So. Und ich glaube halt einfach, damit du eine Bereitschaft bei den Konsumenten wächst, deutlich mehr als 1,50 Euro, teilweise 2-3 Euro für ein Bier zu bezahlen, musst du dich halt differenzieren. Sei es geschmacklich, sei es. Musst du was bringen, so, ne? Und da bist du halt einfach, wenn du dann, da musst du halt, bist du. Das Interessante ist ja, dass wir, zumindest jetzt, wie wir hier am Tisch sitzen, ich vor allem ganz extrem, ich schenke ja erstmal jedem Vorschusslorbeeren. Also im Zweifelsfall bin ich auch mal bereit, 2,50 Euro zu bezahlen, in den meisten Fällen. Für ein zum Bier, Ausprobieren, was ich überhaupt nicht kenne. Ja? Ja. Das kann dann nachher die totale Krütze sein. Zum Beispiel jetzt hier dieses, gut, das kam jetzt umsonst irgendwie. Oder wenn wir jetzt ganz ehrlich sind, waren diese Max-Brauerei-Biere bis auf eins alle Krütze. Aber ich kann jetzt nicht behaupten, dass die alle immer so geschmeckt haben. Nee, nein. Das wollte ich gerade sagen. Aber das haben wir jetzt vielleicht Pech gehabt. Oder auch, was hast du denn für das Braukraut bezahlt, Fischi? 2,50 die Flasche. So. Und es war jetzt nicht so gut. Also, was? Ja, ist das so. Ja, also. Ja, stimmt. Nee, stimmt schon. Aber ja, deswegen kauft man ja davon auch keinen Kasten, sondern man kauft halt ein Bier pro Nase oder ein halbes Bier pro Nase. Und gut, dann probiert man aus. Aber, aber normalerweise. Mein Gott, das ist halt wie mit allen Sachen. Ja, das, was halt Masse ist, ist halt so ein Mittelding und wo halt irgendwie die Leute sich für begeistern können, da gibst du halt viel Geld aus und dann ist es halt was Besonderes. Ist wie in der Autoindustrie irgendwie. Ja, klar. Gell? Natürlich. Ja. Im Endeffekt kannst du auch mit einem Dacia glücklich werden, weil es auch einfach nur ein Auto ist. Auch von A nach B. Hat auch einen Motor drin und es geht auch irgendwie. Aber kostet auch nur 15.000 Euro ein gutes Ding. Ja. Oder du kaufst dir halt irgendwie. Ein Alntrabant. Ein deutsches Markenprodukt für 50.000 Euro. So, Burschen. Der Fischi ist müde. Bevor ich jetzt hier im Sitzen einschlafe. Beenden wir die Geschichte für heute. Machen wir hier den Deckel und wir zu. Halten aber fest. Mir macht gerade richtig Spaß irgendwie. Ja, ich merke schon. Aber wir können ja noch ein bisschen zu zweit aufnehmen. Aber ich lasse euch auch meine Rechner. Aber wir halten mal fest, dass wir auf jeden Fall im nächsten halben Jahr, dass wir uns mal zu keine. Noch eine Folge aufnehmen. Eine Folge müssen wir noch schneller aufnehmen, aber dass wir uns mal für das nächste halbe Jahr das ambitionierte Ziel setzen, dass wir mal eine Spezialaufnahmen. Folge. Sei es im Taphaus, sei es im Paulaner, sei es im Riegele, was meine persönliche Präferenz wäre. So, könnten wir auf jeden Fall mal machen, finde ich. Fände ich gut. Klingt kann gut. Ich ja mal fragen, ob wir dürfen, wenn wir vorbeikommen. Wie, ob wir dürfen? Wenn ich da diesen Braukurs mache. Wann seid ihr da? Weiß ich noch nicht genau. Da hast du ja keine Zeit, wenn du brauchst. Ja, nein, nicht während des Braukurses, sondern so, hallo, wir wollen mal bei euch vorbeikommen und und es bei euch reinsetzen und mal aufnehmen und ist das für euch okay? Und was soll er denn dagegen haben? Ja, weiß ich nicht. Geht doch keiner mit. Weißt du denn, wir weißt konsumieren doch? Und wir sitzen da. Wir konsumieren. Und wir nehmen einfach, wir nehmen währenddessen auf. Ja, ja, ja, jetzt ganz ehrlich, wenn wir da hingehen und sagen, hier, bring mal drei Schweinshaxen und dann. Man muss die Leute alle halbe Stunde eine Masse, dann ist doch okay. Man muss die Leute schon aber vorher fragen, ob man in deren Räumlichkeiten einen Podcast aufnehmen darf. Wieso denn? Kriegt doch gar keine mit. Ich stecke mir uns an, ein H6 drüber und den Tisch und fertig ist. Vielleicht kriegen wir noch was umsonst. Ja, genau. Wir machen Werbung für euch. Ja. Ja. Habt ihr noch Affiliate-Links? Ja. Wir haben die Riesen. Ein Biergutschein. Klick mal. Wenn die dann das nachher benchmarken, dann wird das so sein, ey, dann gab es auf einmal den Mega-Peak, nachdem die Folge rauskommen ist. Und der Fischi wird Millionär. Ja. Ich werde Riegele-Millionär. Du kannst ab jetzt bis an dein Lebensende so viele Riegele trinken, wie du willst. Riegele satt, sag ich nur. 7 Bier sind auch ein Schnitzel. Ach so, ja, sowieso. Ja, dann, das war doch der Spruch zum Feierabend. Ja. Okay, Arrivederci. Auf Wiederhören und Entschuldigung, mir fehlt gerade einfach die Motivation. Vielen Dank fürs Zuhören, es hat mich sehr gefreut. Ja. Chill, mach's gut, bleib so schön, wie du bist. Genau. Halt die Form. Halt die Form. Tschüssi.